Mein Name ist John H. Watson. Ich trage den Doktortitel in Humanmedizin und darf mich in aller Bescheidenheit als einen Mann tadellosen Rufes bezeichnen. Es mag prätentiös erscheinen, doch erwähne ich dies lediglich, da die hier zu Papier gebrachten Abenteuer meines Freundes Sherlock Holmes zuweilen so fantastisch anmuten, dass sie Zweifel bei der geneigten Leserschaft hervorrufen könnten. Ich bürge jedoch mit meinem guten Namen, dass alles, was hier von mir niedergelegt wurde, sich auch exakt so zugetragen hat. Jene Geschichte nun, der ich den Titel »Eine Studie in Scharlachrot« gegeben habe, nahm ihren Anfang im Jahre 1878. In einer Zeit, in der ich mehr Sorgen als Bargeld aufzuweisen hatte. Insbesondere Letzteres veranlasste mich, nach einer Wohnung nebst Mitbewohner zu suchen. Wie es das Schicksal wollte, läutete ein Abstecher in eine Bar namens Criterion unvermittelt das Ende meiner Suche ein. Watson, ich traue meinen Augen kaum. Was machen Sie denn hier in London? Oh, Stamford, alter Wegbegleiter. Was sagt man dazu? Hätte nicht gedacht, dass ich heute noch ein bekanntes und noch dazu freundliches Gesicht sehen würde. Was für eine nette Begrüßung, Watson. Was halten Sie von einem gemeinsamen Lunch zur Feier unseres Wiedersehens? Oh, sehr gern. Ich lade Sie ein. Oh. Würde Ihnen das Holborn zusagen? Natürlich, sehr freundlich. Ausgezeichnet. Wollen wir sofort aufbrechen? Es wäre mir ein Vergnügen. Na dann. Was haben Sie nur gemacht, Watson? Sie sind so dünn wie ein Brett und so braun wie eine Nuss. Ich fürchte, selbst habe ich dazu nicht viel beigetragen. Von meiner Ankunft in Indien einmal abgesehen, lag alles Weitere nicht mehr in meiner Hand. Angefangen mit einem Schuss ins Schulterblatt und das darauf folgende Entzündungsfieber. Armer Teufel. Aber jetzt sind Sie zurück in London. Was haben Sie nun vor? Ich suche eine Unterkunft. Ein möglichst komfortables Zimmer zu einem vernünftigen Preis. Wie bemerkenswert. Sie sind heute schon der zweite Gentleman, der sich dieser Worte mir gegenüber bediente. Oh, was Sie nicht sagen. Und wer war der Erste? Ein Kerl, der im Chemielabor oben im Krankenhaus arbeitet. Auch er beklagte sich, weil er niemanden finden konnte, der mit ihm eine Wohnung teilt, die er aufgetan hat und die wohl zu viel für seinen Geldbeutel ist. Oh, meine Güte! Wenn er wirklich jemanden sucht, der Zimmer und Kosten mit ihm teilt, dann bin ich genau der richtige Mann für ihn. Sehr schön. Wissen Sie, Watson, vielleicht wären Sie gut beraten, wenn Sie Sherlock Holmes, so der Name des Mannes, nicht dauerhaft als Mitbewohner in Erwägung zögen. Während wir im Holborn aßen, erfuhr ich noch ein wenig mehr über Sherlock Holmes. Stamford beschrieb ihn als einen Exzentriker, der insbesondere auf dem Gebiet der menschlichen Anatomie und der Chemie bewandert zu sein schien. Ein Student, so versicherte er mir jedoch, sei er allerdings nicht. Nun, meine Neugier war geweckt, trotz einiger Ressentiments, die Stamford aufbrachte, und wir beschlossen, unmittelbar nach dem Lunch zum Krankenhaus aufzubrechen. Denn im dortigen Labor, so versicherte Stamford, würde Sherlock Holmes auch um diese Zeit noch arbeiten. Sehen Sie, Watson, ich hatte recht. Nach den Geräuschen zu urteilen, ist er noch im Haus. Ich habe es gefunden. Ich habe es gefunden! Endlich habe ich ein Reagenz entdeckt, das ausschließlich mit Hämoglobin einen Niederschlag bildet. Sehen Sie. ja, Dr. Watson, das ist Mr. Sherlock Holmes. Guten Tag, Mr. Holmes. Guten Tag. Wie geht es Ihnen? Oh. Ich nehme an, Sie waren bis vor kurzem in Afghanistan, nicht wahr? Woher in aller Welt wissen Sie das? Unwichtig. Jetzt geht es erst einmal um das Hämoglobin. Sie begreifen sicher die Bedeutung meiner Entdeckung. Aus chemischer Sicht ist das ohne Zweifel interessant. Aber praktisch gesehen... Praktisch gesehen ist es die bedeutendste medizinisch-juristische Entdeckung seit Jahren. So, so. Erkennen Sie denn nicht, dass wir damit einen unfehlbaren Test für Blutflecken haben? Hier, sehen Sie. Wo wollen Sie denn mit mir hin? Hier an den Tisch. So, und nun brauche ich etwas frisches Blut. Ich verzichte. Schon gut, ich piekse mir selbst in den Arm. Schauen Sie nur genau hin. Glauben Sie mir, ich sehe so etwas nicht zum ersten Mal. Nicht den Piekser, sondern das, was ich jetzt mache. Hier, ich füge nun diese kleine Menge Blut zu einem Liter Wasser hinzu. Sie werden feststellen, dass die resultierende Mischung weiterhin das Aussehen von reinem Wasser hat. Korrekt. Der Anteil meines Blutes kann nicht mehr als 1:1 Million betragen. In etwa, ja, ja. Gut. Jetzt gebe ich diese weißen Kristalle und zusätzlich diese Flüssigkeit hinzu. Beobachten Sie die Reaktion. Hm. Nanu, alles nimmt eine matte Mahagonifarbe an. Hm. Und ein bräunlicher Staub setzt sich auf dem Boden des Glases ab. Was halten Sie davon? Hm. Es scheint ein recht sensibles Verfahren zu sein. Allerdings. Alles, was man bisher angewandt hat, ist dagegen wertlos. Hm. Denn das hier funktioniert sowohl bei frischem wie auch bei eingetrocknetem alten Blut. Oh, das ist, ja, bemerkenswert. In der Tat. Mehr als das, mein Freund. Kriminalfälle hängen ständig von diesem einen Punkt ab. Aha. Ein Mann wird eines Verbrechens verdächtigt, vielleicht Monate, nachdem es begangen wurde. Seine Wäsche oder Kleidung wird untersucht und es werden bräunliche Flecken darauf entdeckt. Aha. Sind es Blutflecken, Schlammflecken, Rostflecken, Fruchtflecken oder was sind sie? Das ist eine Frage, die schon so manchen Experten vor ein Rätsel gestellt hat. Und warum? Weil es keinen zuverlässigen Test gab. Aber jetzt haben wir den Sherlock-Holmes-Test und es wird keinerlei Schwierigkeiten mehr geben. Angestachelt von seinem Erfolg, ließ mich Mr. Holmes von diversen Verbrechen der Vergangenheit wissen, bei denen sein neues Verfahren den Täter überführt hätte. Langsam ahnte ich, welcher Berufung dieser ungewöhnliche Mann nachging. Tatsächlich hatte er mich zu diesem Zeitpunkt bereits so in seinen Bann gezogen, dass ich den eigentlichen Anlass meines Besuches komplett vergessen hatte. Stamford allerdings war noch ganz bei der Sache. Wir sind geschäftlich hierher gekommen, Holmes. Mein Freund hier sucht eine Wohnung und da Sie sich beschwert hatten, dass Sie niemanden finden, der mit Ihnen die Miete teilt, dachte ich, dass ich Sie besser zusammenbringe. Ah, ausgezeichnet, Stamford. Wie umsichtig. Gut gemacht. Danke. Ich habe ein Auge auf eine Suite in der Baker Street geworfen. Die würde uns sehr zu Pass kommen. Ah, ja. Ich hoffe, der Geruch von starkem Tabak stört Sie nicht? Nein, ich rauche selbst immer Chips. Das ist gut genug. Ich habe in der Regel Chemikalien dabei und mache gelegentlich Experimente. Würde Sie das stören? Aber nein, nein, im Gegenteil. Wunderbar. Die Fragestunde ging noch eine Weile weiter und so erfuhr ich noch einiges über meinen zukünftigen Mitbewohner. Er spielte offenbar Violine, neigte manchmal zu Niedergeschlagenheit. Zudem behauptete er, ein ungemein fauler Mensch zu sein. Natürlich erzählte ich ihm auch von meinen Lastern und vergaß darüber eine Frage, die mir erst nach unserem Abschied wieder einfiel. Wie hatte er das mit Afghanistan wissen können? Ich bat Stamford um seine Meinung, doch dieser lachte nur und riet mir, meine neuen Mitbewohner in Zukunft genauer zu studieren. Dann würde ich von selbst darauf kommen. Nun, kaum dass wir uns in der Baker Street 221b eingerichtet hatten, tat ich genau das. Holmes zu beobachten brachte allerdings Widersprüchliches zutage. Er war faszinierend und außerordentlich gebildet, zumindest auf so mancherlei Gebiet. Während er in anderen Bereichen teils gravierende Wissenslücken aufwies. Als ich beispielsweise einmal den schottischen Historiker Thomas Carlyle zitierte, wusste er mit dem Namen nichts anzufangen. Entsprechend überrascht muss ich dreingeblickt haben. Sie scheinen erstaunt zu sein, dass ich Carlyle nicht kenne, Watson. Allerdings, das bin ich. Jetzt, wo ich es weiß, werde ich mein Bestes tun, es zu vergessen. Es zu vergessen? Sehen Sie, ich bin der Meinung, dass das Gehirn eines Menschen wie ein kleiner leerer Dachboden ist, den man mit jenen Möbeln bestücken muss, die man sich aussucht. Nur ein Dummkopf nimmt alles, das ihm begegnet. So entsteht ein heilloses Durcheinander und er bekommt Schwierigkeiten, die wichtigen Dinge zu finden und zu nutzen. Ein geschickter Handwerker ist dagegen der, der sehr vorsichtig erwägt, was er in seiner Gehirnwerkstatt aufnimmt und was nicht. Eines stand fest. Ich lebte mit einem Exzentriker zusammen, der noch dazu immer mal wieder recht illustre Gäste in unserem Wohnzimmer begrüßte. Aus Höflichkeit zog ich mich dann immer in mein Schlafzimmer zurück. Ebenso war es meine anerzogene Zurückhaltung, die mich daran hinderte, Holmes zu fragen, welcher Berufung er exakt nachging. Erst am 4. März, wir wohnten bereits seit einigen Wochen zusammen, bekam ich meine Antwort. Und das nur, da ich einen Zeitungsartikel mit dem gewagten Titel »Das Buch des Lebens« las. Ein interessanter Artikel, nicht wahr? Nach meinem Geschmack ist er mir ein wenig zu extravagant und ehrgeizig. Wieso das? Ich bitte Sie. Der Verfasser behauptet, durch einen momentanen Gesichtsausdruck, das Zucken eines Muskels oder einen Augenaufschlag, die innersten Gedanken eines Menschen ergründen zu können. Täuschung, so schreibt er, sei bei einem geschulten Beobachter und Analytiker ein Ding der Unmöglichkeit. Seine Schlüsse wären so unfehlbar wie die mathematischen Sätze des Euklid. Dem Uneingeweihten müssten die so ermittelten Erkenntnisse so verblüffend erscheinen, dass man den Kundigen für einen Geisterbeschwörer halten könnte. Und? Und zudem behauptet der Autor, dass diese Wissenschaft der Deduktion und Analyse, wie er es zu nennen beliebt, nur durch langes und geduldiges Studium erlernt werden kann, aber letztlich von jedem erarbeitet werden könnte. Ihrem Tonfall entnehme ich, dass Sie anderer Meinung sind. Ich halte das für unsäglichen Schwachsinn. Ich leugne ja nicht, dass es klug geschrieben ist. Aber es ist ganz offensichtlich die Theorie eines Sesselfurzers, der in der Abgeschiedenheit seines eigenen Arbeitszimmers all diese netten kleinen Behauptungen entwickelt. Ich würde gerne sehen, wie er sich in einen Wagen der dritten Klasse der U-Bahn setzt und gebeten wird, die Berufe aller seiner Mitreisenden zu nennen. Ich würde 1000 zu 1 gegen ihn wetten. Sie würden ihr Geld verlieren. Und was den Artikel angeht, den habe ich geschrieben. Sie? Und ich stehe zu jedem einzelnen Wort. Ich beweise es Ihnen. Wie denn? Erinnern Sie sich, wie ich bei unserem ersten Treffen sagte, Sie kämen aus Afghanistan? Man hat es Ihnen sicher zuvor mitgeteilt. Unsinn. Wann und wie hätte das passieren sollen? Sie waren Stamford doch kurz zuvor erst begegnet. Nein, ich wusste, dass Sie aus Afghanistan kommen. Sie wussten? Aus langer Gewohnheit gingen mir die Gedankengänge so schnell durch den Kopf, dass ich zu dem Schluss kam, ohne mir der Zwischenschritte bewusst zu sein. Dann erhellen Sie mich bitte, Holmes. Die Gedankengänge lauteten: Hier ist ein Herr von medizinischem Typ, aber mit der Ausstrahlung eines Soldaten. Eindeutig ein Armeearzt also. Er kommt gerade aus den Tropen, denn sein Gesicht ist dunkel und das ist nicht der natürliche Farbton seiner Haut, denn seine Handgelenke sind hell. Er hat Entbehrungen und Krankheit hinter sich, wie sein hageres Gesicht deutlich erzählt. Oh. Sein linker Arm ist verletzt. Er hält ihn in einer steifen und unnatürlichen Haltung. Wo in den Tropen könnte ein englischer Armeearzt viel Not gesehen und sich den Arm verwundet haben? Offensichtlich in Afghanistan. Tja. All das dauerte nicht mehr als eine Sekunde. Und als ich es laut aussprach, waren sie erstaunt. Tja, also, wenn Sie es sagen... Offenbar möchten Sie nicht weiter darüber sprechen, Doktor. Daher Ihr plötzliches Interesse, aus dem Fenster zu schauen. Dennoch sollten Sie Folgendes wissen. Ich bin ein beratender Detektiv. Ich unterstütze Scotland Yard, falls Sie sich ein Bild machen können, was das bedeutet. Mein Problem ist allerdings, dass es heutzutage keine Verbrechen mehr gibt und Verbrecher ebenso wenig. Was nützt es dann, in meinem Beruf einen hellen Verstand zu haben? Ich könnte es zu einer Berühmtheit schaffen. Denn es wird kaum einen lebenden Menschen geben, der so viel Studium und Talent in die Verbrechensbekämpfung eingebracht hat wie ich. Und was habe ich davon? Es gibt kein Verbrechen aufzudecken oder höchstens eine stümperhafte Schurkerei mit einem Motiv, das so durchsichtig ist, dass selbst ein Scotland Yard-Beamter es durchschauen könnte. Wie Sie meinen, Holmes. Ich frage mich, was dieser Kerl da unten mit dem Umschlag in der Hand eigentlich sucht. Schauen Sie mal. Sie meinen den pensionierten Unteroffizier der Marine? Woher wollen Sie wissen, dass der Mann von der Marine... Oh, er geht ja zu unserer Haustür. Unsere gute Mrs. Hudson hat ihn bereits hereingelassen. Dann wird er wohl gleich an unserer Wohnungstür klopfen. Ja, ich mache auf. Oh, guten Tag, der Herr. Guten Tag. Dieser Umschlag hier ist von Scotland Yard und für Sherlock Holmes. Das bin dann wohl ich. Dann habe ich meine Aufgabe erfüllt, Sir. Guten Tag, Gentlemen. Tja. Einen Augenblick, bitte. Ja. Bevor Sie gehen, verraten Sie mir doch bitte mal Ihren Beruf. Heute bin ich Kaufmann, Sir. Früher war ich jedoch Unteroffizier in der Marine Ihrer Majestät. Ich muss zugeben, dass ich sprachlos war. Woher hatte Holmes gewusst, dass der Mann zur Marine gehört hatte? Ungeduldig erklärte er mir schließlich, dass er schon aus dem Fenster den tätowierten Anker auf dem Handrücken des Mannes gesehen hatte. Auch trug der Ex-Marine noch immer einen vorschriftsmäßigen Backenbart. Das Ganze wurde mit einem selbstherrlichen Auftreten gepaart, welches nur den Schluss zuließ, dass es sich um einen pensionierten Sergeanten, also Unteroffizier, handeln musste. Nachdem der Mann gegangen war, widmeten wir unsere Aufmerksamkeit dem Brief. Besäßen Sie die Freundlichkeit, den Brief vorzulesen, Watson. Ich möchte mir eben eine Pfeife stopfen. Wie? Oh, ja, natürlich. Mein lieber Mr. Holmes, in der Nacht gab es in Lauriston Gardens 3 an der Brixton Road einen schlimmen Vorfall. Mhm. Unser Mann auf Streife sah dort gegen 2 Uhr morgens ein Licht. Da das Haus leer stand, vermutete er, dass etwas nicht stimmte. So, so. Er fand die Tür offen und entdeckte im vorderen, nicht möblierten Zimmer die Leiche eines gut gekleideten Herrn mit Visitenkarten in der Tasche, die den Namen Enoch J. Drebber, Cleveland, Ohio, USA trugen. Es gab weder einen Raubüberfall, noch gibt es irgendwelche Hinweise darauf, wie der Mann zu Tode kam. Es gibt Blutspuren im Zimmer, aber keine Wunde an seiner Person. Wir sind ratlos, wie er in das leere Haus gekommen ist. Ja, die ganze Angelegenheit ist ein Rätsel. Wenn Sie vor 12 Uhr zum Haus kommen können, werden Sie mich dort antreffen. Ich werde alles so belassen, bis ich von Ihnen höre. Wenn Sie verhindert sein sollten, werde ich Ihnen genauere Einzelheiten mitteilen und würde es als eine große Freundlichkeit ansehen, wenn Sie mir Ihre Meinung anvertrauen würden. Mit freundlichen Grüßen, Tobias Gregson. Ah, Gregson. Neben Lestrade ist er einer der schlauesten in Scotland Yard. Die zwei Besten in einem schlechten Haufen, der schockierend konventionell arbeitet. Und beide gönnen dem jeweils anderen nichts. Sie sind so eifersüchtig wie ein Paar professioneller Schönheiten. Oh. Es ist immer ein Spaß, wenn beide auf die gleiche Fährte gesetzt werden. Also, schön und gut, Holmes, aber sollten Sie jetzt nicht zügig los? Ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich gehen sollte. Ach, aber das ist doch genau die Chance, die Sie sich ersehnt haben. Mein lieber Freund, was kümmert mich das? Nehmen wir an, ich kläre die Angelegenheit auf. Wie kann ich sicher sein, dass nicht Gregson, Lestrade und Co. den ganzen Ruhm für sich einstecken werden? Das hat man davon, wenn man eine inoffizielle Persönlichkeit ist. Aber er bittet Sie um Hilfe. Holmes. Also gut, ich gehe hin. Und sei es auch nur, um mich über die beiden zu amüsieren. Na los, holen Sie Ihren Hut. Sie wollen, dass ich mitkomme? Ja, wenn Sie nichts Besseres zu tun haben. Oh, tja, dann. Es ist recht neblig heute. Wolken hängen tief. Ein furchtbares Wetter. Macht Sie das Wetter schwermütig, mein Guter? Naja, schauen Sie sich um, Holmes. Alles ist in einen grauen Schleier gehüllt. Und die schlammfarbenen Straßen machen es auch nicht besser. Aber Sie scheinen ja bester Laune zu sein. Sollten Sie nicht eigentlich über die Angelegenheit nachdenken? Noch keine Daten. Es wäre ein großer Fehler, zu theoretisieren, bevor man alle Beweise hat. Es verzerrt das Urteilsvermögen. Sie werden Ihre Daten bald haben. Da ist nämlich schon die Brixton Road, wenn ich mich nicht sehr täusche. Ah, so ist es. Kutscher, halt! Hier schon, Holmes? Nummer 3 Lawrence Gardens liegt doch noch gut 100 Yards vor uns. So verschaffe ich mir einen besseren Überblick. Kommen Sie, Doktor. Ja. Scheint nicht gerade die beste Wohngegend zu sein. Wirkt doch alles recht ungepflegt. Davon mal abgesehen, Watson, was fällt Ihnen auf? Mir auffallen? Ich verstehe nicht. Nummer 3 ist eines von 4 Häusern, das etwas eingerückt von der Straße steht. 2 sind bewohnt und 2 stehen leer und sind zu vermieten. Darunter Nummer 3. Alle Häuser weisen kleine, ungepflegte Vorgärten mit kränklichen Pflanzen auf. Und von den Haustüren ziehen gelbliche Wege, vermutlich eine Mischung aus Lehm und Kies, bis zur Straße. Ja, richtig. Nun, was gibt es noch zu entdecken? Tja, die Gärten sind mit einer Mauer abgegrenzt. Darauf steht wiederum ein Zaun. Wie hoch ist die Mauer Ihrer Meinung nach? 3 Fuß, würde ich sagen. Sehr gut. Sehen Sie, jetzt haben wir uns ein erstes Bild gemacht. Nun ist es an der Zeit, genauer hinzuschauen. Ich beobachtete, wie Holmes ausgiebig den Gehweg, den Zaun, den Himmel, die Häuser gegenüber, die Vorgärten und zu guter Letzt auch die gelblichen Wege zu den Haustüren betrachtete. Erst als ein zufriedenes Lächeln sein Gesicht erhellte, ging er auf den wartenden Polizisten zu, der uns längst bemerkt haben musste, aber keine Anstalten gemacht hatte, uns anzusprechen. Noch bevor mein Freund etwas sagen konnte, ergriff Gregson, so der Name des Beamten von Scotland Yard, das Wort. Es ist wirklich nett von Ihnen, dass Sie gekommen sind, Mr. Holmes. Ich habe alles unberührt gelassen. Außer dem, was sich hier auf dem Weg abgespielt hat. Wenn eine Büffelherde vorbeigekommen wäre, könnte sie kein größeres Durcheinander verursacht haben. Zweifellos haben Sie aber Ihre eigenen Schlüsse gezogen, bevor Sie dies zuließen. Ich hatte so viel im Haus zu tun. Mein Kollege Mr. Lestrade ist hier. Ich hatte mich darauf verlassen, dass er sich darum kümmern würde. Mit zwei solchen Männern wie Ihnen und Lestrade vor Ort wird es für einen Dritten nicht viel herauszufinden geben. Ich denke, wir haben alles getan, was getan werden kann. Es ist allerdings ein seltsamer Fall und ich kenne ja Ihre Vorliebe für solche Dinge. Sie sind nicht mit einer Kutsche gekommen. Einer Kutsche? Nein, Sir. Und Lestrade auch nicht? Nein, Sir. Gut, dann lassen Sie uns jetzt gehen und das Zimmer ansehen. Was sollte die Frage mit der Kutsche, Holmes? Später, Doktor. Später. Ein kurzer Gang mit schlichten und verstaubten Holzbohlen belegt, erwartete uns. Er führte unter anderem zu einer Küche und weiteren Räumen. Als Holmes das Esszimmer betrat, folgte ich ihm mit einem unguten Gefühl im Herzen. Die Aura der Allgegenwärtigkeit des Todes senkte sich schwer auf mein Gemüt. Bemerkenswert. Bemerkenswert. Ich nehme mal an, Sie sprechen von dieser vulgären und halb verschimmelten Tapete, Holmes. Sonst hat der Raum nämlich nicht viel vorzuweisen. Nein, Doktor. Ich komme nicht umhin festzustellen, dass eine Kammer, sei sie auch noch so klein, ohne Möbel viel größer wirkt, als sie tatsächlich ist. Außerdem haben Sie den Kamin aus Marmorimitat, den Stumpf einer roten Kerze und das blinde Fenster unterschlagen. Auch diese Dinge dürfen nicht unbeachtet bleiben. Sicher, Holmes, sicher. Aber vielleicht fangen wir mal mit dem armen Teufel an, der da tot zu unseren Füßen liegt. Einverstanden. Lassen Sie uns beginnen. Was sehen Sie? Mit Ihren eigenen Worten, Watson. Oh, ja, gut. Also, der Mann ist etwa Mitte 40. Mittelgroß, breitschultrig, mit krausem schwarzem Haar und einem kurzen Stoppelbart. Mhm. Er trägt einen schweren Gehrock und eine Weste aus grobem Stoff. Dazu helle Hosen, ein Hemd mit tadellosem Kragen und Manschetten. Seine Hände sind zu Fäusten geballt, die Arme ausgebreitet und die unteren Gliedmaßen ineinander verschränkt. Was schließen Sie daraus? Ich nehme an, dass er einen schweren Todeskampf hinter sich hat. Weiter. Seine Augen sind geöffnet und starren zur Decke. Achten Sie auf seinen Gesichtsausdruck. Den Gesichtsausdruck? Ja. Oh, ja, er sieht entsetzt aus. Vielleicht ist da auch Hass in seinen Zügen. Das, in Kombination mit seiner hohen Stirn und dem schiefen Kiefer, gibt dem Toten ein seltsames, affenartiges Aussehen. Finden Sie nicht? Oh, allerdings. Nun gut, so viel zu den Äußerlichkeiten. Jetzt schauen wir mal genauer hin. Ich sage Ihnen, dieser Fall wird Aufsehen erregen, Sir. Er übertrifft alles, was ich bisher gesehen habe. Und ich bin kein Angsthase. Und es gibt keinen Anhaltspunkt. Überhaupt keinen. Ah, die Herren Polizisten gesellen sich auch dazu. Umso besser. Also dann, Gentlemen, sind Sie sicher, dass es bei all den Blutspritzern hier im Raum keine Wunde am Leichnam gibt? Ja, ganz sicher. Dann gehört dieses Blut natürlich zu einer zweiten Person. Vermutlich dem Mörder, wenn ein Mord begangen wurde. Das erinnert mich an die Umstände des Todes von Van Jansen in Utrecht im Jahre 34. Erinnern Sie sich an den Fall, Gregson? Nein, Sir. Lesen Sie es nach. Das sollten Sie wirklich. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Es wurde alles schon einmal gemacht. Er ist überhaupt nicht bewegt worden. Nicht mehr, als für unsere Untersuchung nötig war. Nun gut. Sie können ihn jetzt in die Leichenhalle bringen lassen. Hier gibt es nichts mehr zu erfahren. Männer, der Leichnam ist fertig zum Abtransport. Moment mal. Hier ist eine Dame gewesen. Das ist der Ehering einer Frau. Auch das noch. Das verkompliziert die Dinge. Weiß der Himmel, sie waren schon kompliziert genug. Sind Sie sicher, dass es den Fall nicht vielleicht sogar vereinfacht? Vereinfacht? Wie meinen Sie das, Holmes? Alles zu seiner Zeit, Gentlemen. Was haben Sie in den Taschen des Toten gefunden? Wir haben alles auf der Treppe abgelegt. Kommen Sie bitte. Lestrade, wollen Sie einmal nachschauen, was die Kollegen da hinten wollen? Ja, in Ordnung. Hier, sehen Sie selbst. Da wären eine goldene Uhr, Nummer 97163 von Borod, London. Eine goldene Albert-Kette, sehr schwer und massiv. Goldring mit Freimaurerzeichen. Goldene Anstecknadel. Bullenkopf mit Rubin als Augen. Kartenetui aus russischem Leder mit Karten von Enoch J. Drabber aus Cleveland. Entsprechend dem EJD auf dem Leinen. Keine Geldbörse, aber loses Geld im Wert von 7,13 £. Taschenausgabe von Bocaccio's Decameron mit dem Namen von Joseph Stangerson auf dem Vorsatzblatt. Zwei Briefe, einer adressiert an E.J. Drabber und einer an Joseph Stangerson. Gute Güte, der Mann war ja regelrecht schwer beladen. Wie lauten die Adressen, Gregson? American Exchange, Strand. Aufzubewahren, bis sie abgeholt werden. Sie sind beide von der Geon Steamship Company und beziehen sich auf das Auslaufen ihrer Schiffe aus Liverpool. Es dürfte klar sein, dass dieser unglückliche Mann nach New York zurückkehren wollte. Haben Sie irgendwelche Erkundigungen über Stangerson eingeholt? Das habe ich sofort getan, Sir. Ich habe Anzeigen an alle Zeitungen schicken lassen und einer meiner Männer ist zur American Exchange gegangen, aber er ist noch nicht zurückgekehrt. Haben Sie sich mit Cleveland in Verbindung gesetzt? Wir haben heute Morgen telegrafiert. Wie haben Sie Ihre Anfrage formuliert? Nun, wir haben einfach die Umstände geschildert und gesagt, dass wir uns über jede Information freuen würden, die uns helfen könnte. Sie baten nicht um Detailangaben zu einem Punkt, der Ihnen besonders entscheidend erschien? Nun, ich fragte nach Stangerson. Sonst nichts? Demnach gibt es Ihrer Meinung nach keinen Umstand, von dem der ganze Fall abzuhängen scheint. Somit werden Sie wohl nicht noch einmal telegrafieren, richtig? Nein, ich habe alles gesagt, was ich zu sagen habe. Mr. Gregson, ich habe soeben eine Entdeckung von höchster Wichtigkeit gemacht. Es wäre übersehen worden, hätte ich nicht die Wände sorgfältig untersuchen lassen. Tatsächlich? Ja, in der Tat. Folgen Sie mir bitte zurück in den Raum, wo sich die Leiche befand, Gentlemen. Stellen Sie sich bitte hier hin. Ich zünde nun einen Streichholz an. Sehen Sie? Rache! Da hat jemand das Wort Rache auf den Putz geschrieben. In der dunkelsten Ecke des Zimmers und genau dort, wo ein Stück der Tapete abgerissen ist. Ja, was halten Sie davon? Hm? Der Mörder hat es mit seinem eigenen Blut geschrieben. Mit seinem eigenen Blut? Oh mein Gott. Oh, Grundgütiger. Tja, damit ist Selbstmord vom Tisch. Und diese Ecke wurde ausgewählt wegen der Kerze auf dem Kaminsims. Sie muss angezündet gewesen sein, als das geschrieben wurde. Dann ist diese Ecke nämlich die hellste statt die dunkelste Stelle an der Wand. Und was bedeutet Ihr Fund nun? Bedeutet? Nun, es bedeutet, dass der Schreiber den weiblichen Namen Rachel schreiben wollte, aber gestört wurde, bevor er oder sie Zeit hatte, es zu beenden. Merken Sie sich meine Worte, wenn dieser Fall aufgeklärt wird. Sie werden feststellen, dass eine Frau dieses Namens irgendetwas damit zu tun hatte. Ja, lachen Sie ruhig, Gregson. Das ändert rein gar nichts. Mr. Holmes, Sie mögen ausgesprochen clever sein, aber ein alter Polizeihund, ja, ist immer noch das Beste. Ich bitte vielmals um Verzeihung. Selbstverständlich gebührt Ihnen der Verdienst, dies als erster von uns herausgefunden zu haben. Ja. Und tatsächlich, es trägt alle Anzeichen dafür, dass es von einem anderen Beteiligten der gestrigen Nacht geschrieben wurde. Aber ich hatte noch keine Zeit, diesen Raum selbst zu untersuchen. Doch mit Ihrer Erlaubnis werde ich das jetzt nachholen. Nun, natürlich, natürlich. Ohne die Erlaubnis der Polizisten abzuwarten, holte Holmes ein Maßband, Klebeband und eine große, runde Lupe aus seiner Tasche. Ausgestattet mit diesen beiden Utensilien, trabte er durch den Raum, blieb manchmal stehen, kniete gelegentlich nieder oder legte sich flach auf das Gesicht. Das Ganze wurde von einem Staccato an Ausrufen, Stöhnen, Pfiffen und kleinen Schreien untermalt. Während ich ihn beobachtete, fühlte ich mich unwiderstehlich an einen reinblütigen, gut trainierten Fuchshund erinnert. Mindestens 20 Minuten ging er diesen Aktivitäten nach. Dabei maß er mit genauester Sorgfalt die Abstände zwischen für mich völlig unsichtbaren Markierungen, nahm gelegentlich sein Klebeband und brachte Stücke davon an den Wänden an. An einer Stelle sammelte er sehr sorgfältig einen kleinen Haufen grauen Staub vom Boden auf und verstaute ihn in einem Umschlag. Schließlich untersuchte er mit seinem Glas das Wort an der Wand und ging jeden Buchstaben mit größter Genauigkeit durch. Als er endlich zufrieden zu sein schien, verstaute er alles wieder in seinen Taschen. Man sagt, Genialität sei die grenzenlose Begabung, sich zu bemühen. Das ist zwar eine sehr schlechte Definition, aber sie trifft auf die Detektivarbeit zu. Was halten Sie nun von all dem, Sir? Es würde Sie der Ehre des Falles berauben, wenn ich mir anmaßen würde, Ihnen zu helfen. Aber Sie sind so weit gekommen, dass es betrüblich wäre, wenn sich jetzt jemand einmischen würde. Wenn Sie aber die Höflichkeit besäßen und mich wissen lassen, wie Ihre weiteren Ermittlungen verlaufen, werde ich Ihnen gerne jede mögliche Unterstützung zukommen lassen. Hm. In der Zwischenzeit würde ich gerne mit dem Wachtmeister sprechen, der die Leiche gefunden hat. Können Sie mir seinen Namen und seine Adresse geben? Der Wachtmeister? Ja, John Rance. Aber er hat jetzt Dienstschluss. Sie finden ihn in 46 Audley Court, Kennington Parkgate. Ausgezeichnet. Kommen Sie, Doktor, wir werden ihn aufsuchen. Ja, wie Sie meinen, Holmes. Eines, Gentlemen, werde ich Ihnen aber noch sagen, dass Ihnen in diesem Fall weiterhelfen könnte. Es ist ein Mord geschehen. Und der Mörder war ein Mann. Er muss mehr als 6 Fuß groß gewesen sein, in der Blüte seines Lebens, hatte aber für seine Größe kleine Füße. Er trug grobe, eckige Stiefel und rauchte eine Trichinopoli-Zigarre. Sind Sie Sind Sie sicher, Holmes? Er kam mit seinem Opfer in einer vierrädrigen Kutsche, die von einem Pferd gezogen wurde, das drei alte und ein neues Hufeisen an seinem Vorderbein trug. Aller Wahrscheinlichkeit nach hatte der Mörder ein gerötetes Gesicht und die Fingernägel seiner rechten Hand waren auffallend lang. Das sind natürlich nur ein paar Indizien, aber sie könnten Ihnen helfen. Wenn dieser Mann ermordet wurde, wie wurde es durchgeführt? Gift. Gift? Noch etwas, Lestrade. Hm? Rache ist das deutsche Wort für Revanche. Mhm. Vergeuden Sie also nicht Ihre Zeit mit der Suche nach einer Miss Rachel. Es war 1 Uhr mittags, als wir Nummer 3 Lauriston Gardens verließen. Holmes führte mich zum nächstgelegenen Telegrafenamt, von wo aus er ein langes Telegramm verschickte. Dann rief er eine Droschke und befahl dem Fahrer, uns zu der von Lestrade angegebenen Adresse zu bringen. Dabei ließ er mich wissen, dass es nichts Besseres als Beweise aus erster Hand gäbe und dass er sich eigentlich schon eine Meinung über den Fall gebildet hätte. Insbesondere Letzteres verblüffte mich, denn mir selbst fiel es ausgesprochen schwer, dem Fall noch folgen zu können. Respektvoll, aber mit einem gewissen Zweifel fragte ich daher noch einmal nach. Also, Sie erstaunen mich, Holmes. Bestimmt sind Sie sich nicht so sicher, wie Sie vorgeben, bei all den Einzelheiten, die Sie da geschildert haben. Da ist kein Platz für Fehler. Das allererste, was ich bei meiner Ankunft bemerkte, war, dass eine Droschke mit ihren Rädern 2 Spurrillen in der Nähe des Bordsteins gemacht hatte. Da es bis gestern Abend eine Woche lang nicht geregnet hat, müssen die Räder, die einen so tiefen Abdruck hinterlassen haben, in der Nacht dort gestanden haben. Es gab auch die Spuren der Pferdehufe, von denen eine viel deutlicher ausgeschnitten war als die anderen 3, was zeigt, dass es sich um ein neues Hufeisen handelte. Außerdem haben wir Gregsons Wort dafür, dass weder er noch Lestrade ihrerseits mit einer Droschke angekommen sind. Ja. Nun gut. Und was schließen Sie daraus? Dass eine Droschke in der Nacht dort gewesen sein muss und dass sie die beiden Personen zum Haus gebracht hat. Ja, das klingt schlüssig. Aber wie steht es um die Größe des anderen Mannes? Aber Doktor, als Mediziner müssten Sie das eigentlich wissen. Ja? Die Größe eines Mannes kann man aus der Länge seiner Schritte ablesen. Zumindest in 9 von 10 Fällen. Es ist eine ganz einfache Rechnung, aber ich will Sie nicht mit Zahlen langweilen. Ich konnte die Schrittlänge dieses Mannes sowohl auf dem Lehm draußen als auch im Staub drinnen messen. Hinzu kommt, wenn ein Mann auf eine Wand schreibt, führt der Instinkt dazu, dies etwa auf Höhe seiner eigenen Augen zu tun. Jetzt war diese Schrift etwa weniger als 6 Fuß vom Boden entfernt. Sie sehen, ein Kinderspiel. Und sein Alter? Wenn ein Mann 4,5 Fuß ohne die geringste Anstrengung schreiten kann, dann hat er seine besten Jahre wohl noch nicht hinter sich. Dies entsprach der Breite einer Pfütze auf dem Gartenweg, durch die er offensichtlich gelaufen war. Unser Opfer ist dagegen mit seinen Lacklederstiefeln herumgegangen. Aber unser Mörder ist mit seinen groben, eckigen Stiefeln hineingetreten. Und hat Abdrücke hinterlassen. So ist es. Sie sehen, ich beobachte und ziehe Schlüsse. Es sind die Regeln der Beobachtung und des Denkens, wie ich es in meinem Artikel beschrieben habe. Gibt es sonst noch etwas, das Sie verwirrt, Watson? Nun ja, wie steht es um die Fingernägel und die Trichinopoly-Zigarre? Ach ja, die Schrift an der Wand wurde mit dem in Blut getauchten Zeigefinger eines Mannes gemacht. Ach. Meine Lupe erlaubte mir festzustellen, dass der Putz dabei leicht zerkratzt wurde, was nicht der Fall gewesen wäre, wenn die Nägel des Mannes angemessene Pflege genossen hätten. Darüber hinaus sammelte ich etwas verstreute Asche vom Boden auf. Sie hatte eine dunkle Farbe und war flockig. Eine Asche, wie sie nur von einer Trichinopoly-Zigarre erzeugt wird. Aber woher wollen Sie das so genau wissen? Nun, ich habe mich speziell mit Zigarrenasche beschäftigt und eine Monographie über dieses Thema geschrieben. Ich darf mich damit rühmen, dass ich die Asche einer jeden bekannten Zigarren- oder Tabakmarke zu unterscheiden vermag. Gerade in solchen Details unterscheidet sich der erfahrene Detektiv vom Typ Gregson und Lestrade. Hm. Und das gerötete Gesicht? Das war ein gewagter Schuss, obwohl ich keinen Zweifel habe, dass ich richtig liege. Aber mehr dürfen Sie mich beim gegenwärtigen Stand der Dinge nicht fragen. Mir schwirrt der Kopf. Je mehr man darüber nachdenkt, desto rätselhafter wird es. Wie kamen diese beiden Männer, wenn es zwei Männer waren, in ein leeres Haus? Was ist aus dem Droschkenfahrer geworden, der sie gebracht hat? Wie konnte ein Mann einen anderen dazu zwingen, Gift zu nehmen? Woher stammte das Blut? Was war das Motiv des Mörders, da Raub ja offenbar ausgeschlossen werden kann? Und wie kam der Ring der Frau dorthin? Und vor allem, warum sollte der zweite Mann vor dem Abmarsch das deutsche Wort Rache aufschreiben? Ich muss gestehen, ich sehe keine Möglichkeit, all diese Tatsachen in Einklang zu bringen. Sie fassen die entscheidenden Fragen dieses Falles gut und prägnant zusammen. Danke. Es gibt vieles, was noch unklar ist. Was die Entdeckung des armen Lestrade anbelangt, so war es einfach eine Finte, die die Polizei auf eine falsche Fährte führen sollte. Trotz des Wortes auf dem Puls hat das kein Deutscher getan. Lediglich das A wurde, wie Sie sicherlich bemerkten, in deutscher Schrift geschrieben. Dabei werden in Deutschland die lateinischen Buchstaben verwendet. Noch so eine falsche Fährte. Wir können daher mit Sicherheit sagen, dass dies nicht von einem Deutschen geschrieben wurde, sondern von einem ungeschickten Nachahmer, der seine Rolle übertrieben hat. Es war einfach eine List, um die Untersuchung in eine falsche Richtung zu lenken. Ich gestand Holmes zu, dass ich ihn für einen Meister seines Fachs hielt. Zu meinem Erstaunen errötete Holmes sogar ein wenig. Offenbar gefielen ihm meine in voller Aufrichtigkeit ausgesprochenen Worte, zumal er wohl nicht mit dieser Anerkennung gerechnet hatte. Bereits zuvor hatte ich beobachten können, dass er für Schmeicheleien in Bezug auf seine Kunst so empfänglich war, wie es ein Mädchen in Bezug auf ihre Schönheit sein konnte. Vielleicht war das sogar eine Art Wendepunkt in unserer noch so kurzen Bekanntschaft, da er mir anschließend sogar noch mehr anvertraute. Ich werde Ihnen noch etwas verraten, Watson. Lackleder und Quadratlatschen kamen nicht nur in derselben Droschke. Sie gingen höchstwahrscheinlich auch Arm in Arm zusammen den Weg hinunter. Als sie drinnen ankamen, gingen sie im Zimmer auf und ab. Oder besser gesagt, Lackleder stand still, während Quadratlatschen auf und ab ging. Ich konnte das alles im Staub lesen. Und ich konnte erkennen, dass er beim Gehen immer erregter wurde. Das zeigt sich an der zunehmenden Länge seiner Schritte. Er redete sich in Rage und steigerte sich zweifellos in einen Wutanfall hinein. Dann geschah die Tragödie. Danke, Holmes. Wofür? Für Ihr Vertrauen. Obgleich ich nun besser verstehe, wie Sie das alles erfahren, kommt es mir noch immer vor wie Zauberei. Ich habe Ihnen alles gesagt, was ich selbst weiß. Denn der Rest sind nur Vermutungen und Spekulationen. Wir haben jedoch eine gute Arbeitsgrundlage, mit der wir beginnen können. Aber wir müssen uns beeilen. Denn ich will heute Nachmittag noch ins Halls Orchester, um die Violinistin Neruda zu hören. Wir erreichten Wachtmeister Renz an besagter Adresse. Von ihm erfuhren wir zunächst nichts, was Holmes nicht schon selbst herausgefunden hatte. Während ich schon dachte, dass wir den Wachtmeister umsonst aufgesucht hatten, kam es dann aber doch zu einer Überraschung. Nun, Mr. Renz. Als Sie an die Tür kamen, haben Sie plötzlich angehalten und sind dann zum Gartentor zurückgelaufen. Warum haben Sie das getan? Sehen Sie, als ich zur Tür kam, war es so still und so einsam, dass ich dachte, es könnte nicht schaden, wenn mich jemand begleitet. Ich fürchte mich eigentlich vor nichts auf dieser Welt, aber dann musste ich an die Typhusvorfälle denken und ich entschloss mich, zum Tor zurückzugehen, um zu sehen, ob ich Murchers Laterne sehen konnte. Aber es gab weder ein Zeichen von ihm noch von jemand anderem. Es war also niemand auf der Straße? Keine lebende Seele, Sir. Nicht mal ein Hund. Jedenfalls riss ich mich dann zusammen, ging zurück und stieß die Tür auf. Bewundernswert. Ich weiß nicht, ob ich das gewagt hätte. Vielen Dank, Sir. Nun, drinnen war alles ruhig. Also ging ich in das Zimmer, wo das Licht brannte. Auf dem Kaminsims flackerte eine Kerze, eine aus rotem Wachs. Und in ihrem Licht sah ich... Ich weiß, was Sie gesehen haben. Sie sind mehrmals durch den Raum gegangen und haben sich neben der Leiche niedergekniet. Danach haben Sie die Küchentür ausprobiert und... Wo hatten Sie sich versteckt, um das alles sehen zu können? Es scheint mir, dass Sie viel mehr wissen, als Sie sollten. Kommen Sie nicht auf die Idee, mich wegen des Mordes zu verhaften, Mr. Rance. Hier ist meine Visitenkarte. Ja, danke. Wie Sie sehen können, sind wir nicht der Wolf, sondern gehören wie Sie zu den Hunden. Aber erkundigen Sie sich gern bei Gregson und Lestrade. Ja, in Ordnung. Wenngleich ich noch immer nicht recht verstehe, wie Sie das alles wissen können. Willkommen im Club, Mr. Rance. Aber fahren Sie fort. Was haben Sie dann getan? Also, ich ging zurück zum Tor und ließ meine Pfeife ertönen. Das brachte Mercer und zwei weitere an den Ort des Geschehens. War die Straße dann leer? Nun, das war sie. Soweit man das überhaupt sagen kann. Was meinen Sie damit? Oh, wissen Sie, ich habe schon viele Angetrunkene gesehen, aber noch nie einen, der so schreiend betrunken war wie dieser Bursche. Er saß am Tor, als ich herauskam und versuchte, sich am Geländer hochzuziehen. Dabei sang er aus voller Kehle Newfangled Banner oder sowas ähnliches. Er war völlig überfordert und schaffte es nicht, allein aufzustehen. Was für ein Mann war das? Was soll ich sagen, Sir? Er war halt ungewöhnlich betrunken. Normalerweise hätte er sich zum Ausnüchtern auf dem Revier wiedergefunden, wenn wir nicht so viel zu tun gehabt hätten. Sein Gesicht, seine Kleidung. Ist Ihnen dann nichts aufgefallen? Natürlich ist sie mir aufgefallen, da Mercer und ich ihn zwischen uns stützen mussten. Der Kerl war groß, mit rotem Gesicht, welches unten herum zum Teil verhüllt war. Das reicht. Was ist aus ihm geworden? Nun ja, wir hatten andere Sorgen und haben uns nicht weiter um ihn gekümmert, als er wieder auf zwei Beinen stand. Ich nehme an, er hat den Heimweg von selbst gefunden. Wie war er gekleidet? Mit einem braunen Mantel. Hatte er eine Gerte in der Hand? Eine Gerte? Nein. Er muss sie zurückgelassen haben. Sie haben danach nicht zufällig eine Droschke gesehen oder gehört? Nein. Hier ist ein halber Sovereign für Sie. Danke. Ich fürchte, Rance, Sie werden nie in der Polizei aufsteigen. Ein Kopf sollte nicht nur zur Zierde dienen. Sie hätten gestern Abend die Streifen eines Sergeants bekommen können. Der Mann, den Sie in den Händen hielten, ist der Mann, der den Schlüssel zu dieser Sache hat und den wir suchen. Aber jetzt ist es zu spät. Kommen Sie, Doktor. Oh mein Gott. Wir gehen. Wir machten uns gemeinsam auf den Weg zur Droschke und ließen den Wachmann ungläubig, aber sichtlich verunsichert zurück. Holmes beschwerte sich während der Fahrt bitter über die vertane Chance des Polizisten. Hatten er und sein Kollege den mutmaßlichen Täter doch bereits in ihren Händen gehabt? Mich persönlich trieb jedoch ein ganz anderer Gedanke um. Warum war unser Mörder überhaupt zum Haus zurückgekehrt? Eine Handlungsweise, die man von Kriminellen normalerweise nicht erwarten würde. Aber Holmes wies mich sofort auf das Offensichtliche hin. Der Grund für die Rückkehr des Mörders war der Ring. Als dem Verbrecher auffiel, dass ihm dieser fehlte, war er zum Haus zurückgekehrt. Nur, dass sich zu diesem Zeitpunkt die Polizei schon dort aufhielt und seine weiteren Absichten verhinderte. Nun konnte uns dieser Schnitzer aber noch zum Vorteil gereichen. Wenn wir keine andere Möglichkeit haben, ihn zu fangen, können wir ihn zumindest mit dem Ring ködern. Ich werde ihn kriegen, Doktor. Ich wette 2-1, dass ich ihn kriege. Ich werde mich hüten, etwas anderes zu wetten, Holmes. Ich muss Ihnen danken, Watson. Ohne Sie wäre ich womöglich nicht aufgebrochen und hätte den schönsten Fall verpasst, der mir je begegnet ist. Naja, gern geschehen, mein Freund. Verzeihen Sie bitte, wenn ich ein wenig in Schwärmerei verfalle, aber der scharlachrote Faden dieses Mordes zieht sich durch den sonst so farblosen Strang des Lebens. Unsere Aufgabe ist es, ihn zu entwirren, zu isolieren und jedes Inch davon freizulegen. Oh, das haben Sie schön formuliert. Aber jetzt, mein Freund, zum Mittagessen. Und dann zu Neruda. Ihre Eröffnung ist Weltklasse. Sie verdient eine Verneigung dafür, wie großartig sie dieses kleine Stück von Chopin spielt. Nachdem Holmes zum Konzert gegangen war, legte ich mich zu Hause auf das Sofa und versuchte, ein paar Stunden Schlaf zu bekommen. Es war ein vergeblicher Versuch. Immer wieder musste ich über diesen Fall nachgrübeln. Wenn es kein Gift gewesen war, was hatte dann den Tod des Mannes verursacht? Denn eine Waffe hatten wir beim Opfer keine gefunden. Womit hätte ein Gegner also verletzt werden sollen? Und das Opfer selbst wies keinerlei Wunden oder Zeichen einer Strangulation auf. Aber wessen Blut war es dann, das wir in großen Mengen auf dem Boden vorgefunden hatten? Solange all diese Fragen ungelöst waren, hatte ich das Gefühl, dass es weder für Holmes noch für mich einfach sein würde, heute Nacht zu schlafen. Holmes kam erst sehr spät zurück. So spät, dass ich wusste, dass das Konzert ihn nicht die ganze Zeit aufgehalten haben konnte. Wenngleich er zunächst davon schwärmend zu berichten wusste. Doch dann kam er wieder auf unseren Fall zurück. Haben Sie die Abendzeitung gelesen? Die Abendzeitung? Nein. Sie berichtet recht gut über die Angelegenheit. Allerdings wird unerwähnt gelassen, dass der Ehering einer Frau auf den Boden fiel, als der Mann aufgerichtet wurde. Und das ist auch gut so. Warum? Sehen Sie sich diese Anzeige an. Ich habe sie heute Morgen an alle Zeitungen geschickt. Geben Sie mal her. Bitte sehr. In der Brixton Road wurde heute Morgen ein schlichter goldener Ehering auf der Fahrbahn zwischen dem White Hart und dem Holland Grove gefunden. Wenden Sie sich an Dr. Watson, Baker Street 221b, heute Abend zwischen 8 und 9. Entschuldigen Sie, dass ich Ihren Namen benutzt habe. Aber wenn ich meinen eigenen verwendet hätte, würden ihn einige Dummköpfe erkennen und sich einmischen wollen. Ja, das geht schon in Ordnung. Aber falls sich jemand meldet, ich habe doch gar keinen Ring. Hier, bitte. Jetzt haben Sie einen. Das wird sehr gut gehen. Es ist fast ein Faksimile. Und wer, glauben Sie, wird auf diese Anzeige antworten? Na, unser Mann im braunen Mantel. Mit rotem Kopf und eckigen Zähnen. Und wenn er nicht selbst kommt, wird er einen Komplizen schicken. Aber muss er das nicht für zu gefährlich halten? Aber ganz und gar nicht. Wenn ich den Fall richtig einschätze, und ich habe allen Grund zu der Annahme, dass dies so ist, würde dieser Mann lieber alles riskieren, als den Ring zu verlieren. Wie meinen Sie das? Nachdem er das Haus verlassen hatte, entdeckte er seinen Verlust und eilte zurück, fand aber die Polizei bereits im Besitz des Rings, weil er die Kerze brennen ließ. Er musste vorgeben, betrunken zu sein, um jeden Verdacht zu zerstreuen. Nun, versetzen Sie sich in die Lage dieses Mannes. Als er über die Sache nachdachte, muss ihm der Gedanke gekommen sein, dass er den Ring auch auf der Straße verloren haben könnte, nachdem er das Haus verlassen hatte. Was würde er also tun? Sagen Sie es mir. Na, er würde eifrig nach der Abendzeitung Ausschau halten, in der Hoffnung, ihn unter den gefundenen Anzeigen zu sehen. Bei Entdeckung würde er überglücklich sein. Und warum sollte er eine Falle fürchten? Es gibt ja auch keinen Grund, warum der Fund des Rings mit dem Mord in Verbindung stehen sollte. Somit wird er kommen. Wir werden ihn innerhalb einer Stunde sehen. Und was dann? Oh, dann können Sie mich getrost mit ihm allein lassen. Übrigens, haben Sie irgendwelche Waffen? Waffen? Ja, doch. Ich habe noch meinen alten Dienstrevolver. Dann sollten Sie ihn besser säubern und laden. Er wird ein verzweifelter Mann sein. Und auch wenn ich ihn überrumpeln muss, ist es besser, auf alles vorbereitet zu sein. Ich befolgte Holmes Rat, ging in mein Schlafzimmer und präparierte meine Pistole. Als ich mit der Waffe zurückkam, war der Tisch abgeräumt und Holmes hatte sich seiner Lieblingsbeschäftigung hingegeben, dem Kratzen auf seiner Geige. Er hatte offenbar nicht die Absicht, sich trotz der zu erwartenden Ereignisse aus der Ruhe bringen zu lassen. Eine bewundernswerte Nervenstärke, die ich, so muss ich zugeben, nicht in gleichen Maßen an den Tag legen konnte. Die Sache verdichtet sich, Watson. Ich habe gerade eine Antwort auf mein amerikanisches Telegramm erhalten. Meine Sicht des Falles ist die richtige. Und die wäre? Meine Fiedel könnte neue Seiten vertragen. Bitte? Stecken Sie Ihre Pistole in Ihre Tasche. Wenn der Kerl kommt, sprechen Sie ihn ganz normal an. Den Rest überlassen Sie mir. Und erschrecken Sie ihn nicht, indem Sie ihn zu hart angucken. Aber ich... Also gut. Aber es ist bereits 8 Uhr. Ja, er wird wahrscheinlich in ein paar Minuten hier sein. Öffnen Sie die Tür ein wenig. Ja. So. Ja, das wird reichen. Und jetzt stecken Sie den Schlüssel nach innen. Wir wollen uns schließlich nicht einsperren lassen. Ist es Ihnen so recht? Ja, ich danke Ihnen. Ah, da kommt unser Mann, nehme ich an. Wohnt Dr. Watson hier? Danke. Von einem Mann kann man nicht gerade sprechen, Holmes. Herein! Das ist es, was mich hergebracht hat, Gentlemen. Ein goldener Ehering in der Brixton Road. Gewiss. Dann gehört er also Ihnen. Ah, er gehört meiner Tochter Sally, die erst vor 12 Monaten geheiratet hat. Ihr Mann ist Steward auf einem Schiff der Union. Was er sagen würde, wenn er sie ohne den Ring vorfände, ist mehr, als ich mir vorstellen kann. Denn insbesondere, wenn er getrunken hat, kann er böse werden. Nun ja, sie war jedenfalls gestern Abend im Zirkus zusammen mit... Ist das der Ring? Oh, dem Herrn sei Dank! Sally wird heute Abend eine glückliche Frau sein. Das ist der Ring! Und wie mag Ihre Adresse lauten? 13 Duncan Street, Houndsditch. Ein mühsamer Weg von hier. Die Brixton Road liegt nicht zwischen irgendeinem Zirkus und Houndsditch. Der Gentleman hat mich nach meiner Adresse gefragt. Sally wohnt in einer Wohnung in 3 Mayfield Place, Peckham. Und Ihr Name ist? Ich heiße Sawyer. Sie heißt Dennis und Tom Dennis hat sie geheiratet. Ein kluger, sauberer Bursche, solange er auf See ist. Aber wenn er an Land ist, sucht er zu oft die Schnapsläden auf. Hier ist Ihr Ring, Mrs. Sawyer. Er gehört eindeutig Ihrer Tochter und ich bin froh, ihn der rechtmäßigen Besitzerin zurückgeben zu können. Gott segne Sie, Dr. Watson. Ich bin Ihnen ja so dankbar. Gern geschehen, Mrs. Sawyer. Ich habe nur getan, was jeder Gentleman an meiner Stelle getan hätte. Da wird Sally ein Stein vom Herzen fallen. Vielen Dank. Dann verabschiede ich mich nun. Auf Wiedersehen, Gentlemen. Auf Wiedersehen. Ich werde ihr folgen. Sie muss eine Komplizin sein und wird mich zu unserem Mann führen. Warten Sie hier auf mich. Ah, ist sie. Nicht ganz so langsam, wie ich annahm. Verzeih. Sie beginnt zu hinken. Sie wird doch nicht etwa... Hallo, Fahrer! Sind Sie frei? Verflixt. Es brennt eine Kutsche. Hoffentlich kann ich die Adresse aufschnappen. Fahren Sie zu 13 Duncan Street, Hounstead. Lauter hätte sie es kaum rufen können. Jetzt, sie steigt ein. Ich muss hinten aufspringen. So, Ma'am, da wären wir. 13 Duncan Street, Hounstead. Warten Sie, ich öffne die Kutschtür. Ach, bitte, Ma'am. Hier ist meine Hand. Dann ist es leichter für Sie. Ma'am? Ma'am! Ach, verfluchtes Miststück. Sie ist einfach während der Fahrt abgesprungen und hat sich aus dem Staub gemacht. Moment mal. Sie wollen mir weismachen, dass Sie, obwohl Sie unbemerkt hinten auf die Kutsche gesprungen sind... Eine Kunst, die jeder anständige Detektiv beherrschen sollte. Ja, ja, ja. Jedenfalls, während Sie sich hinten auf die Kutsche gekauert haben, soll die alte Dame während der Fahrt unbemerkt abgesprungen sein? Von wegen, alte Dame, Watson. Wir waren die alten Weiber, die sich so haben täuschen lassen. Es muss ein spritziger junger Mann gewesen sein. Und ein unvergleichlich guter Schauspieler noch dazu. Also sowas. Seine Aufmachung war unnachahmlich. Er bemerkte, dass er verfolgt wurde und benutzte dieses Mittel, um mir zu entkommen. Es zeigt, dass der Mann, hinter dem wir her sind, nicht so einsam ist, wie ich dachte. Er besitzt Gefolgsmänner, die er bezahlt oder die freiwillig viel zu riskieren bereit sind. Der Fall wird immer befremdlicher, Holmes. So viel steht mal fest. In der Tat. Und mit Ruhm habe ich mich bisher nicht bekleckert, Doktor. Daher würde ich es vorziehen, wenn das unsere Scotland Yarder nicht erfahren würden. Ich habe sie in jüngster Vergangenheit zu sehr getriezt, sodass sie nur danach dürsten, es mir mit gleicher Münze heimzuzahlen. Sie haben mein Wort, Holmes. Danke, mein Freund. Aber ja, es ist schon spät geworden. Nehmen Sie meinen Rat an, Doktor, und gehen Sie schlafen. Ein guter Rat, Holmes. Dem werde ich nur allzu gern Folge leisten. Gute Nacht. Gute Nacht, Watson. Da ich am späten Abend des Vortages zu müde gewesen war, erzählte mir Holmes während des Frühstücks den Rest der Geschichte. So erfuhr ich, dass er zusammen mit dem Kutschfahrer die Duncan Street 13 Hounstead aufgesucht hatte, um sicherzugehen, dass dort auch tatsächlich keine Mrs. Sawyer wohnte. Stattdessen trafen sie dort einen respektablen, aber völlig ahnungslosen Tapeziermeister an. Unterdessen hatten die Zeitungen Wind von dem Mord an Mr. Drebber, also unserem Opfer, bekommen. Sie sprachen von einer großen Tragödie, einem Mysterium oder rückten das Ganze in ein politisches Licht. Einige forderten sogar eine strengere Überwachung von Ausländern in England. Das einzige Nutzbringende war die Erwähnung des Namens Joseph Stangerson. Offenbar war das der Privatsekretär des Opfers. Eine Madame Carpentier in Torquay Terence Camberwell, eine Pensionsinhaberin, hatte die beiden aufbrechen sehen. Ihren Worten nach waren sie auf dem Weg zur Euston Station mit der erklärten Absicht, den Liverpool Express zu nehmen. Später wurden sie zusammen auf dem Bahnsteig gesehen. Mehr war über sie nicht bekannt, bis die Leiche von Mr. Drebber gefunden worden war. Die Entdeckung der Adresse des Hauses, in dem das Opfer gefunden worden war, ist allein dem Scharfsinn und der Energie von Mr. Gregson von Scotland Yard zu verdanken. Ich habe Ihnen noch gesagt, dass Lestrade und Gregson auf jeden Fall einen Treffer landen werden. Ich würde sagen, das hängt davon ab, wie es ausgeht. Oh nein, das ist völlig unwichtig. Wenn der Mann gefasst wird, wird man es ihnen hoch anrechnen. Entkommt er, wird man ihre Bemühungen ebenfalls zu schätzen wissen. Ist es Kopf, dann gewinnen sie. Und ist es Zahl, dann verliere ich. Was auch immer sie tun, sie werden ihre Anhänger haben. So war es schon immer. Ein Narr findet immer noch einen dümmeren Menschen, der ihn bewundert. Was ist denn da in unserem Flur los? Das wird die Baker Street Spezialeinheit sein, Watson. Bitte machen Sie die Tür auf. Die Baker Street Spezialeinheit? Naja. So. Überrumpelt sah ich zu, wie unsere Wohnung plötzlich von völlig verlumpten Kindern gestürmt wurde, wie man sie sonst bettelnd in den Straßen Londons antraf. Als ich erfuhr, dass sie in Holmes Diensten standen, wurde mein Erstaunen noch größer. Angeführt von einem jungen Burschen namens Wiggins, erfuhren sie auf den Straßen Londons Dinge, wie man sie nur erhaschen konnte, wenn man am Rande der Gesellschaft stand und somit kaum wahrgenommen wurde. Leider hatte Wiggins jedoch keine brauchbaren Neuigkeiten im Gepäck. Dennoch gab ihm Holmes eine Münze, hielt ihn an, die Augen weiter aufzuhalten und schickte ihn und seine Freunde wieder weg. Kaum hatten sie das Haus verlassen, besuchte uns ein ausgesprochen gut gelaunter Inspektor. Mein lieber Mr. Holmes, Sie dürfen mir gratulieren. Ich habe die ganze Sache so licht gemacht wie den hellichten Tag. Tatsächlich. Sie denken also, Sie sind auf der richtigen Spur? Die richtige Spur ist gar kein Ausdruck, Holmes. Wir haben den Mann bereits hinter Schloss und Riegel. Ach, und sein Name ist? Arthur Carpentier, Unterleutnant in der Marine Ihrer Majestät. Vielleicht nehmen Sie erst einmal Platz und probieren unsere Zigarren oder den Whisky. Und dann lauschen wir gespannt, was Sie da geschafft haben. Ich habe nichts dagegen, wenngleich die enormen Anstrengungen der letzten Tage mich doch sehr erschöpft haben. Nicht zu sehr körperlich, aber geistig. Sie werden das nachvollziehen können, denn wir sind beide Kopfarbeiter. Sie erweisen mir eine zu große Ehre. Aber lassen Sie uns hören, wie es zu diesem höchst erfreulichen Ergebnis gekommen ist. Das Lustige daran ist, dass dieser Narr Lestrade, der sich für so schlau hält, auf eine völlig falsche Spur geraten ist. Er ist hinter dem Sekretär Stangerson her, der mit dem Verbrechen nicht mehr zu tun hat als ein ungeborenes Kind. Vermutlich hat er ihn inzwischen sogar erwischt. Und woher haben Sie Ihre Informationen? Ach, das werde ich erzählen. Aber das bleibt bitte unter uns. Nun, die erste Schwierigkeit, mit der wir zu kämpfen hatten, war die Suche nach den Vorfahren dieses Amerikaners. Manche Leute hätten gewartet, bis ihre Zeitungsanzeigen beantwortet worden wären oder jemand freiwillig Auskunft gegeben hätte. Das ist nicht Gregsons Art, an die Arbeit zu gehen. Gewiss. Erinnern Sie sich an den Hut, der neben dem toten Mann lag? Ja, er stammte von John Underwood und Söhne, 129 Camberwell Road. Ich hatte keine Ahnung, dass Ihnen das aufgefallen ist. Waren Sie in diesem Geschäft? Nein. Ha! Man sollte nie eine Chance ungenutzt lassen, wie klein sie auch sein mag. Für einen großen Geist ist nichts zu klein. Nun, ich ging zu Underwood und fragte ihn, ob er einen Hut dieser Größe und Beschreibung verkauft hätte. Er sah in seinen Büchern nach und wurde sofort fündig. Er hatte den Hut an einen Herrn Drabber geschickt, der in Carpentiers Boarding Establishment Torquay Terrace wohnte. So kam ich an seine Adresse. Schlau. Sehr schlau. Als nächstes suchte ich Madame Carpentier auf. Ich fand sie sehr blass und verzweifelt. Ihre Tochter war auch im Zimmer, ein ungewöhnlich hübsches Mädchen. Als ich mit ihr sprach, bemerkte ich ihre roten Augen. Auch zitterten ihre Lippen. Ich spürte, dass ich dort richtig war. Sie kennen sicherlich das Gefühl, Mr. Sherlock Holmes. Selbstverständlich. Aber bitte, fahren Sie fort. Mhm. Wir lauschen gespannt. Ja. Haben Sie von dem mysteriösen Tod Ihres verstorbenen Untermieters Enoch J. Draper aus Cleveland gehört, Madame Carpentier? Ja. Um wie viel Uhr hat Herr Draper Ihr Haus verlassen? Um 8 Uhr. Aha. Mr. Stangerson, sein Sekretär, sagte, dass es 2 Züge nach Liverpool gäbe. Einen um 9.15 Uhr und einen um 11 Uhr. Er riet Draper, den ersten zu nehmen. Und das war das letzte Mal, dass Sie die beiden gesehen haben? Ja. Falschheit kann nie etwas Gutes bringen, Mutter. Lass uns ehrlich zu diesem Herrn sein. Wir haben Herrn Draper noch einmal wiedergesehen. Gott vergebe dir. Damit hast du deinem Bruder keinen Dienst erwiesen. Arthur möchte sicherlich auch, dass wir die Wahrheit sagen. Dann ist es besser, wenn Sie mir alles erzählen, Miss. Halbwissen ist schlimmer als gar kein Wissen. Nein, ich werde Ihnen alles erzählen, Sir. Bitte glauben Sie nicht, dass ich annehme, mein Sohn wäre an dieser schrecklichen Sache beteiligt. Er ist daran völlig unschuldig. Ich befürchte jedoch, dass er in Ihren Augen und in den Augen anderer als kompromittiert erscheinen könnte. Das ist aber völlig unmöglich. Sein feiner Charakter, sein Beruf und seine Vorgeschichte würden so etwas verbieten. Am besten ist es, wenn Sie die Tatsachen beim Namen nennen. Verlassen Sie sich darauf, wenn Ihr Sohn unschuldig ist, wird es Ihnen nicht so schlecht ergehen. Alice, vielleicht solltest du uns lieber allein lassen. Ja, Mutter. Nun, also, bitte. Herr Draper ist seit fast 3 Wochen bei uns. Er und sein Sekretär, Mr. Stangerson, waren auf dem Kontinent unterwegs. Ich bemerkte ein Etikett mit der Aufschrift Kopenhagen auf jedem ihrer Koffer. Das zeigte, dass dies ihr letzter Aufenthaltsort gewesen war. Stangerson war ein ruhiger, zurückhaltender Mann. Mr. Draper dagegen war leider ganz anders. Er war grob in seinen Gewohnheiten und brutal in seiner Art. Schon in der Nacht seiner Ankunft wurde er trunksüchtig und nach 12 Uhr konnte man ihn kaum noch als nüchtern bezeichnen. Sein Benehmen gegenüber den Dienstmädchen war unangemessen vertraut, einfach widerwärtig. Das Schlimmste aber war, dass er sich meiner Tochter Alice gegenüber genauso verhielt und mehr als einmal in einer Weise mit ihr sprach, dass sie zum Glück nicht verstehen konnte. Einmal nahm er sie sogar in die Arme und umarmte sie. Ein Tabubruch. Sein eigener Sekretär sah sich veranlasst, ihm sein flegelhaftes Verhalten vorzuwerfen. Aber warum haben Sie das alles ertragen? Ich nehme doch an, Sie können sich Ihrer Untermieter entledigen, wann immer Sie wollen. Ich wünschte, ich hätte ihm gleich an dem Tag, an dem er ankam, wieder gekündigt. Es war eine große Versuchung. Aber sie zahlten jeder ein Pfund am Tag, 14 Pfund die Woche, und das in der Nebensaison. Ich bin eine Witwe. Die Ausbildung meines Jungen hat mich viel gekostet. Ich war nicht bereit, das Geld zu verlieren. Ich habe das Beste daraus gemacht. Letzteres war jedoch zu viel, und ich habe ihm deswegen gekündigt. Das war der Grund, warum er ging. Und dann? Mein Herz wurde leicht, als ich ihn wegfahren sah. Mein Sohn ist gerade auf Landgang, aber ich habe ihm nichts von all dem erzählt, denn er neigt zum Jähzorn und liebt seine Schwester leidenschaftlich. Als ich die Tür hinter ihnen schloss, schien mir eine Last von den Schultern genommen zu werden. Leider läutete es nach weniger als einer Stunde. Mr. Draper war zurückgekehrt. Aufgeregt und offensichtlich angetrunken, drängte er sich ins Zimmer, in dem ich mit meiner Tochter saß, und machte irgendeine unzusammenhängende Bemerkung darüber, dass er seinen Zug verpasst habe. Dann wandte er sich an Alice und machte ihr vor meinen Augen den Vorschlag, mit ihm zu gehen. Bitte was? Du bist volljährig, sagte er. Es gibt kein Gesetz, das dich daran hindern könnte. Ich habe genug Geld und kann es entbehren. Kümmere dich nicht um deine Mutter, sondern komm sofort mit mir, drängte er sie. Unfassbar. Die arme Alice war so erschrocken, dass sie von ihm zurückwich, aber er hielt sie am Handgelenk fest und versuchte, sie zur Tür zu ziehen. Ich schrie und in diesem Augenblick kam mein Sohn Arthur ins Zimmer. Gott sei's gelobt. Was dann geschah, weiß ich nicht mehr. Ich hörte Beschimpfungen und die wirren Geräusche eines Handgemenges. Ich war zu erschrocken, um meinen Kopf zu heben. Als ich aufblickte, sah ich Arthur lachend in der Tür stehen mit einem Stock in der Hand. Ich glaube nicht, dass dieser feine Kerl uns noch einmal belästigen wird, sagte er. Dann nahm er seinen Hut und ging Drebber nach. Am nächsten Morgen erfuhren wir von Mr. Drebbers mysteriösem Tod. Ja. Nun, Mr. Holmes, wesentlich mehr hatte Madame Carpentier nicht zu sagen. Das ist ja ziemlich dramatisch. Was geschah dann? Nun, Madame Carpentier konnte nicht sagen, wie lange ihr Sohn weggeblieben war und was er in der Zeit getan hatte. Sie war schon lange zu Bett gegangen, als er zurückgekommen sein musste. Verstehe. Danach war natürlich nichts mehr zu machen. Ich fand heraus, wo Leutnant Carpentier war, nahm zwei Beamte mit und verhaftete ihn. Als ich ihn an der Schulter berührte und ihn ermahnte, ruhig mit uns mitzukommen, antwortete er uns frech. Ich nehme an, Sie verhaften mich, weil ich mit dem Tod dieses Schurken Drebber zu tun habe. Nun, wir hatten ihm nichts davon gesagt, so dass seine Anspielung darauf sehr verdächtig erschien. Sehr. Ja. Er trug immer noch den schweren Stock bei sich, den er laut der Mutter bei sich hatte, als er Drebber folgte. Es war ein stämmiger Eichenknüppel. Wie lautet also Ihre Theorie? Nun, meine Theorie ist, dass er Drebber bis zur Brixton Road gefolgt ist. Dort kam es zu einer erneuten Auseinandersetzung zwischen ihnen, in deren Verlauf Drebber einen Schlag in die Magengrube erhielt, der ihn vermutlich tötete, ohne eine Spur zu hinterlassen. Da die Nacht so feucht war, dass sich niemand draußen aufhielt, schleppte Carpentier die Leiche seines Opfers in das leere Haus. Was die Kerze, das Blut, die Schrift an der Wand und den Ring angeht, so sind das vielleicht alles nur Tricks, um die Polizei auf eine falsche Fährte zu locken. Gut gemacht. Wirklich, Gregson, Sie machen Fortschritte. Wir werden noch etwas aus Ihnen machen. Es schmeichelt mir, dass ich das ganz gut hinbekommen habe. Der junge Mann erklärte freiwillig, dass er Drebber einige Zeit gefolgt war, als dieser ihn bemerkte und eine Droschke nahm, um zu entkommen. Auf dem Heimweg traf er einen alten Schiffskameraden, mit dem er einen langen Spaziergang machte. Als Carpentier gefragt wurde, wo dieser alte Schiffskamerad wohnte, war er nicht in der Lage, eine zufriedenstellende Antwort zu geben. Ich finde, der ganze Fall passt ungewöhnlich gut zusammen. Was mich amüsiert, ist der Gedanke an Lestrades falscher Fährte. Ich fürchte, es wird nicht viel daraus erwachsen. Du meine Güte, da kommt er. Dies ist ein höchst außergewöhnlicher Fall und eine höchst unverständliche Angelegenheit. Ah, finden Sie, Mr. Lestrade. Ich dachte mir schon, dass Sie zu diesem Schluss kommen würden. Ist es Ihnen gelungen, den Sekretär Mr. Joseph Stangerson zu finden? Ja, allerdings. Denn der Sekretär Mr. Joseph Stangerson ist heute Morgen gegen 6 Uhr in Halliday's Private Hotel ermordet worden. Lestrades Auftritt kam so unerwartet, dass wir alle perplex schwiegen. Wenngleich Gregsons Miene dabei auch deutliche Betroffenheit zeigte, sah er doch sein mühsam zusammengebautes Kartenhaus kurz vor dem Zusammenbruch. Schließlich suchte sein Blick die Hilfe meines Freundes. Holmes war es auch, der seine Worte als erster wiederfand. Stangerson auch. So, so. Das Komplott wird immer dichter. Sind Sie sich dieser Information sicher? Ich komme gerade selbst aus seinem Zimmer und habe den Vorfall als erster bemerkt. Aber kann es sein, dass ich hier in eine Art Kriegsrat geraten bin? Wir haben soeben Gregsons Sicht der Dinge gehört. Würden Sie uns bitte mitteilen, was Sie gesehen und getan haben? Natürlich, natürlich. Wenn Sie erlauben, nehme ich nur schnell einen Stuhl. Bitte. Ja, danke, Dr. Watson. Tja, ich gebe freimütig zu, dass ich der Meinung war, dass Dengerson in den Tod von Drebber verwickelt war. Doch diese neue Entwicklung hat mir gezeigt, dass ich mich völlig geirrt habe. Irren ist menschlich, Inspektor. Nun ja, jedenfalls machte ich mich voller Tatendrang daran, herauszufinden, was aus dem Sekretär geworden war. Die beiden wurden am Abend des dritten Tages gegen 8:30 gemeinsam am Bahnhof von Houston gesehen. Um 2 Uhr morgens dann hatte man Drebber in der Brixton Road tot aufgefunden. Die Frage, die sich mir stellte, war, womit Stengerson zwischen 20.30 Uhr und dem Zeitpunkt des Verbrechens beschäftigt war und was danach aus ihm geworden war. Eine berechtigte Frage. Danke, danke. Ich telegrafierte nach Liverpool und gab eine Beschreibung des Mannes durch. Dabei warnte ich, die amerikanischen Boote im Auge zu behalten. Anschließend suchte ich alle Hotels und Pensionen in der Umgebung von Houston auf. Wenn Drebber und sein Begleiter getrennt worden waren, wäre es für Letztere naheliegend gewesen, die Nacht irgendwo in der Nähe zu verbringen und sich am nächsten Morgen wieder am Bahnhof aufzuhalten. Sie würden sich wahrscheinlich vorher auf einen Treffpunkt einigen. Ja, richtig. Und so war es auch. Ich habe den ganzen gestrigen Abend damit verbracht, Nachforschung anzustellen. Ohne Erfolg. Ja, heute Morgen brach ich sehr früh auf und erreichte um 8 Uhr Halliday's Private Hotel in der Little George Street. Guten Tag, Lestrade ist mein Name. Ist hier ein Mr. Stangerson abgestiegen? Oh, aber ja, verehrter Herr. Zweifellos sind Sie der Gentleman, den er erwartet hat. Ich fürchte, Mr. Stangerson wartet schon seit 2 Tagen auf Sie. Wo ist er jetzt? Er liegt vermutlich noch im Bett, denn er will erst um 9 Uhr geweckt werden. Ich werde sofort zu ihm hinaufgehen. Wenn Sie meinen, erlauben Sie mir, dass ich Ihnen das Zimmer zeige. Ich bitte darum. Es befindet sich im 2. Stock. Bitte folgen Sie mir. Ja. Da ist die Tür, mein Herr. Gut, dann werde ich mal... Moment mal. Was ist das? Wie meinen? Das ist doch Blut unter der Tür! Verdammt! Ich muss sofort... Hinein! Ah, verschlossen! Ich breche sie auf! Oh Gott! Oh nein, der arme Mr. Stangerson! Nur mit seinem Nachthemd bekleidet lag Stangerson tot und zusammengekauert neben dem offenen Fenster des Zimmers. Grundgütiger! Ja, er muss schon einige Zeit dort gelegen haben, denn seine Glieder waren steif und kalt. Als wir ihn umdrehten, erkannten wir die Todesursache sofort. Er hatte einen tiefen Stich in seiner linken Seite, der bis in das Herz eingedrungen sein musste. Und nun kommt der seltsamste Teil der Angelegenheit. Was, glauben Sie, stand über dem Ermordeten an der Wand? Das Wort Rache, geschrieben mit Blut. Ja, so war es. Wieder stand dort das Wort Rache. Ich brauche jetzt einen Whisky. Nein, nein, nein, warten Sie, Doktor. Das war noch nicht alles. Oh Gott, was denn jetzt noch? Der Täter wurde gesehen. Fahren Sie fort, Inspektor. Ja, ein Milchjunge, der auf dem Weg zur Molkerei vorbeikam, ging zufällig die Gasse hinunter, die von den Stallungen hinter der Rückseite des Hotels abgeht. Er bemerkte, dass eine Leiter, die normalerweise dort lag, an einem Fensterrahmen im 2. Stock angelehnt war. Er beobachtete, wie ein Mann die Leiter hinunterstieg. Dabei kam er so unbefangen herunter, dass der Junge ihn für einen Schreiner oder Tischler hielt, der für das Hotel arbeitete. Konnte er den Mann beschreiben? Aber ja, er beschrieb ihn als groß, mit einem rötlichen Gesicht. Bekleidet soll er mit einem langen und bräunlichen Mantel gewesen sein. Genau wie Sie in der Brixton Road bereits vermutet hatten, Holmes. Ja, genau. Nun, wie auch immer. Er muss sich nach dem Mord noch einige Zeit im Zimmer aufgehalten haben, denn wir fanden blutverschmiertes Wasser im Waschbecken. Offenbar hat er sich die Hände gewaschen. Auch gab es Flecken auf dem Laken, wo er absichtlich sein Messer abgewischt hatte. Haben Sie in dem Zimmer nichts gefunden, was einen Hinweis auf den Mörder geben könnte? Nein, eigentlich nicht. Stangerson hatte Drabbers Geldbörse in der Tasche. Aber das war wohl üblich, denn er bezahlte immer. Darin befanden sich etwa 80 Pfund, aber es wurde nichts entwendet. Was auch immer das Motiv für diesen außergewöhnlichen Mord sein mag, Raub gehörte sicher nicht dazu. In der Tasche des Ermordeten befanden sich keine Papiere oder Notizen, mit Ausnahme eines einzigen Telegramms aus Cleveland, das vor etwa einem Monat abgeschickt wurde. Und darauf standen die Worte: J.H. ist in Europa. Und dieser Nachricht war kein Name beigefügt. Und sonst war da nichts? Nichts, was von Bedeutung wäre. Nur ein Roman, mit dem sich Stangerson in den Schlaf gelesen haben muss, lag auf dem Bett. Eine Pfeife auf einem Stuhl neben dem Bett abgelegt und auf dem Tisch stand ein Glas Wasser. Auf der Fensterbank eine kleine Dose mit ein paar Pillen darin. Das war das letzte Glied. Mein Fall ist abgeschlossen, Gentlemen. Das Ergebnis von Holmes begeisterter Behauptung, dass der Fall für ihn abgeschlossen sei, waren ausschließlich nur ratlose und erstaunte Gesichter. Über mein eigenes Mienenspiel in derselben Situation hülle ich lieber den Mantel des Schweigens. So viel sei aber gesagt. Auch ich war fassungslos und konnte den Worten meines Freundes kaum Glauben schenken. Ich habe jetzt alle Fäden in der Hand, die ein solches Wirrwarr gebildet haben. Natürlich gibt es noch einige Details zu ergänzen, aber ich bin mir aller Hauptfakten so sicher, als hätte ich sie mit eigenen Augen gesehen. Und zwar von dem Zeitpunkt an, als Drabber sich am Bahnhof von Stangerson trennte, bis zur Entdeckung der Leiche des Letzteren. Mhm. Ich werde Ihnen einen Beweis für mein Wissen geben. Wo sind die Pillen, Lestrade? Hier. Hier habe ich sie. Geben Sie nur her. Ja. Nun, Doktor, sind das normale Pillen? Sie sind von perlgrauer Farbe. Klein, rund und gegen das Licht gehalten, fast durchsichtig. Ja. Aufgrund ihrer Leichtigkeit und Durchsichtigkeit vermute ich, dass sie wasserlöslich sind. Ungewöhnlich. Ganz genau. Würden Sie jetzt bitte hinuntergehen und Mrs. Hudsons kranken Terrier holen? Du meine Güte, das hatte ich ja völlig vergessen. Sie hatte mich ja gefragt, ob ich ihn von seinen Qualen erlösen könnte. So ist es, Doktor. Also, einen Augenblick bitte. Ich gehe kurz zu ihr. Vielen Dank. Hier ist er endlich, Holmes. Mrs. Hudson benötigte einen Moment, um sich von ihm zu verabschieden. Mittlerweile geht es ihm noch schlechter als zuvor. Ja. Der Ärmste. Ich sehe es. Legen Sie das Tier bitte auf den Teppich. Oh Gott. Ich werde jetzt eine dieser Pillen in zwei Hälften schneiden. Die eine Hälfte legen wir für spätere Zwecke in die Schachtel zurück. Die andere Hälfte werde ich in dieses Weinglas geben, in dem sich ein Teelöffel Wasser befindet. Sie sehen, dass unser Freund der Doktor recht hatte und dass sie sich leicht auflöst. Ja, das mag sehr interessant sein, aber ich sehe nicht, was das mit dem Tod von Mr. Joseph Stangerson zu tun hat. Geduld, Inspektor, Geduld. Sie werden mit der Zeit feststellen, dass alles damit zu tun hat. Ich werde jetzt ein wenig Milch hinzufügen, um die Mischung schmackhaft zu machen. Und wenn wir sie dem Hund vorsetzen, werden wir feststellen, dass er sie bereitwillig auftrinkt. So. Und was jetzt, Holmes? Der Töle geht es kein bisschen anders als zuvor. Ich hätte schwören können. Ah, natürlich. Warten Sie, Gentlemen. Ich nehme die verbliebene Pille, zerteile auch diese und gebe sie dem Hund. Also ich weiß wirklich nicht, was das alles soll. Ja, und was jetzt? Noch immer keine Veränderung. Na also, er ist tot. Ich sollte mehr Vertrauen haben. Nun, all das erscheint Ihnen seltsam, weil Sie zu Beginn der Untersuchung die Bedeutung des einzigen wirklichen Problems nicht erkannt haben. Ich hatte das Glück, diesen Hinweis aufzugreifen. Und alles, was seitdem geschehen ist, hat meine ursprüngliche Vermutung bestätigt. Und war sogar die logische Folge davon. Die Dinge, die Sie verwirrt und den Fall noch undurchsichtiger gemacht haben, dienten also dazu, mich zu erleuchten und meine Schlussfolgerungen zu bestätigen. Sehen Sie, Mr. Sherlock Holmes, wir sind alle bereit anzuerkennen, dass Sie ein kluger Mann sind und dass Sie Ihre eigenen Arbeitsmethoden haben. Aber jetzt wollen wir mehr als bloße Theorie und Predigten. Es geht darum, den Täter zu fangen. Ich habe meine Argumente dargelegt und es scheint, dass ich mich geirrt habe. Der junge Carpentier kann nicht in diese zweite Affäre verwickelt gewesen sein. Lestrade war hinter seinem Sekretär Stangerson her und es sieht so aus, als ob auch er sich geirrt hat. Nun denn, können Sie den Mann benennen, der für all das tatsächlich verantwortlich ist? Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass Gregson recht hat, Sir. Wir haben es beide versucht und wir sind beide gescheitert. Seit ich hier bin, haben Sie mehr als einmal gesagt, dass Sie alle Beweise haben, die Sie brauchen. Sicherlich werden Sie sie nicht länger zurückhalten. Jede Verzögerung bei der Verhaftung des Mörders könnte ihm Zeit geben, eine neue Gräueltat zu begehen, Holmes. Es wird keine weiteren Morde geben. Diese Überlegungen können Sie ausschließen. Sie haben mich gefragt, ob ich den Namen des Mörders kenne. Sicher, ich weiß ihn. Die bloße Kenntnis seines Namens ist jedoch eine Kleinigkeit. Aber das ist nichts im Vergleich zu der Macht, die wir haben, wenn wir ihm die Hände auflegen, was ich in Kürze zu tun gedenke. Aber es ist eine Sache, die eine heikle Handhabung erfordert, denn wir haben es mit einem schlauen und geschickten Mann zu tun, der von einem anderen unterstützt wird, der ebenso klug ist wie er selbst. Solange dieser Mann nicht auf die Idee kommt, dass irgendjemand eine Ahnung haben könnte, besteht eine gewisse Chance, ihn zu fassen. Aber wenn er nur den geringsten Verdacht hätte, würde er seinen Namen ändern und im Nu unter den 4 Millionen Einwohnern dieser großen Stadt verschwinden. Sollte ich scheitern, werde ich natürlich alle Schuld auf mich nehmen, die sich aus dieser Unterlassung ergibt. Für den Augenblick bin ich bereit, Ihnen zu versprechen, dass ich, sobald ich mich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, ohne meine eigenen Vorbereitungen zu gefährden, dies auch tun werde. Holmes, das ist nicht akzeptabel. Ich verlange. Wiggins. Genau zum richtigen Zeitpunkt. Guten Tag, Mr. Holmes, Sir. Unten steht eine Droschke bereit. Aber... Guter Junge. Meine Herren Polizisten, habe ich Ihnen eigentlich schon diese verbesserte Version Ihrer Handschellen präsentiert? Warum stellen Sie dieses Muster nicht bei Scotland Yard vor? Was soll das denn jetzt, Holmes? Unsere Modelle sind gut genug. Es wäre besser, wenn wir sie jemandem anlegen könnten. Gewiss. Alles zu seiner Zeit. Wiggins, bitte den Droschkenfahrer nach oben, damit er mir mit dem Gepäck hilft. Ja, Sir. Gepäck? Haben Sie etwa vor zu verreisen? Davon haben Sie ja gar nichts erwähnt. Tut mir leid, mein Freund. Aber dazu kommen wir später. Ah, der Kutschfahrer. Danke, Wiggins. Ob Sie mir wohl eben mit dieser Schnalle helfen könnten? Jawohl, Sir. Meine Herren Polizisten, darf ich Ihnen Mr. Jefferson Hope vorstellen, den Mörder von Enoch Drabber und Joseph Stangerson? Nein! Halt sie fest! Kevin! Das Ganze geschah so schnell, dass ich keine Zeit hatte, es zu begreifen. Ich erinnere mich noch lebhaft an das wilde Gesicht des Kutschfahrers, der auf die glitzernden Handschellen starrte, die wie von Geisterhand an seinen Handgelenken erschienen waren. Dann riss sich der Gefangene mit einem unartikulierten Brüllen der Wut aus Holmes Griff los und wollte sich durch das Fenster stürzen. Holz und Glas gaben bereits nach, aber bevor er ganz durchkam, stürzten wir uns wie die Hirschhunde auf ihn. Ein furchtbarer Kampf begann. Er war so mächtig und wild, dass wir vier immer wieder abgeschüttelt wurden. Sein Gesicht und seine Hände waren durch die Glassplitter furchtbar verstümmelt. Aber der Blutverlust konnte seinen Widerstand nicht mindern. Erst als es Lestrade gelang, Hände und Füße zu fesseln, gab Hope atemlos und keuchend auf. Die Kutsche wird ihn nachher zu Scotland Yard bringen. Aber nun, Gentlemen, haben wir das Ende unseres kleinen Rätsels erreicht. Sie sind herzlich eingeladen, mir jetzt alle Fragen zu stellen, die Sie möchten. Und es besteht keine Gefahr, dass ich mich weigere, sie zu beantworten. Vorab sei aber bereits so viel verraten. Alles begann vor vielen Jahren in einer Salzwüste auf dem nordamerikanischen Kontinent. Das war's. Kein Wasser weit und breit. Warum also nicht hier? Lucy? Lucy! Ich muss sie vom Rücken nehmen. Aua! Du hast mir wehgetan. Oh, tut mir leid. Das wollte ich nicht. Küss mich gesund. Das hat Mutter auch immer gemacht. Wo ist Mutter? Mutter ist weg. Ich denke, du wirst sie bald wiedersehen. Weg? Seltsam. Sie hat sich nicht verabschiedet. Das hat sie immer getan, wenn sie nur zum Tee zur Tante gegangen ist. Und jetzt ist sie schon 3 Tage weg. Es ist furchtbar trocken, nicht wahr? Gibt es kein Wasser und nichts zu essen? Nein. Nein, es gibt nichts, Liebes. Du musst nur eine Weile Geduld haben. Dann wird es dir besser gehen. Lehn dich einfach an mich. Und hör zu. Ja. Du musst nur ein bisschen warten. Du wirst bald noch schönere Dinge als diese Wüste hier sehen. Ich wollte dir noch sagen. Erinnerst du dich, als wir den Fluss verlassen haben? Oh ja. Wir rechneten damit, dass wir bald auf einen anderen Fluss stoßen würden. Aber es kam keiner. Mr. Bender war der Erste, der ging. Dann Indianer Pete. Danach Mrs. McGregor sowie Johnny Holmes und schließlich meine Liebe. Deine Mutter. Dann ist Mutter tot? Ja. Sie sind alle gegangen. Außer dir und mir. Meinst du? Meinst du, dass wir hier auch sterben werden? Ehrlich. Bald werden wir sie alle wiedersehen. Und es viel schöner und glücklicher haben als hier. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Ich freue mich, Mutter wiederzusehen. Lass uns nun schlafen. Dann wird es leichter für uns. Was sagt man dazu? Ein ausgezehrter, halbtoter Mann und ein kleines Bündel von Kind. Gottes Wege sind wahrlich unergründlich. Hey, du! Wach auf, wenn du kannst. Was? Wer? Bin ich schon tot? Nein, noch nicht ganz. Wer bist du? Mein Name ist John Ferrier. Ist das dein Kind? Jetzt ist sie es. Sie hat sonst niemanden mehr. Und wer seid ihr? Wir sind Mormonen. Vertriebene, die ein neues Land suchen. Habt ihr Wasser für uns? Und zu essen. Beides sollt ihr reichlich bekommen. Doch damit ist eine Bedingung verbunden. Wie auch immer sie lautet, ich akzeptiere. Wenn wir euch bei uns aufnehmen, dann nur als Gläubige unserer Gemeinschaft und unseres Glaubens. Wir werden keine Wölfe in unserer Herde dulden. Es ist weitaus besser, dass eure Knochen in dieser Wildnis ausbleichen, als dass ihr euch als das kleine Stückchen Erde erweist, das mit der Zeit die ganze Frucht verdirbt. Wirst du unter diesen Bedingungen mit uns kommen? Das werde ich. Sehr gut. Holmes, also wirklich. Was soll diese rührselige Wildwest-Geschichte? Was hat das alles mit unserem Fall zu tun? Ja, das würde ich auch gern mal wissen. Sie strapazieren unsere Geduld, Mr. Holmes. Aber meine Herren, nicht so forsch. Es ist wichtig, um alle Hintergründe zu verstehen. Haben Sie bitte noch ein wenig Nachsicht, dann werden Sie alles durchblicken. Mhm. Also schön, meinetwegen. Weiter, Holmes. Wo war ich? Ach ja, wie versprochen wurde Ferrier Mitglied der Mormonen. Lucy ebenfalls. Eine Gemeinschaft mit strengen Sitten und harten Strafen, wenn man sich nicht an ihre Gesetze hält. Ferrier hielt sich an all ihre Gesetze. Mit einer Ausnahme allerdings. Er nahm sich niemals eine Frau. War er denn dazu verpflichtet? Es ist ein mormonisches Gesetz, Lestrade. Viel wichtiger war jedoch, dass Mormonen nur untereinander heiraten dürfen. Also nur innerhalb der eigenen Glaubensgemeinschaft. Religiöser Fanatismus, nichts weiter. Nun, Lucy Ferrier war zu einer jungen und ausgesprochen hübschen Dame herangewachsen. Ein Umstand, der vielen jungen Männern der Gemeinde nicht verborgen geblieben war. Auch war sie eine gute Reiterin. Doch als sie eines Tages mit ihrem Pferd in eine Büffelherde geriet und das Tier scheute, wäre es beinahe um sie geschehen. Nur das beherzte Eingreifen eines jungen Mannes rettete ihr das Leben. Und dieser Mann war niemand Geringeres als Jefferson Hope. Hope? Allerdings. Aber diese kühne Rettungsaktion war nur der Beginn ihrer Geschichte. Denn Amors Pfeil hatte Jefferson getroffen. Und auch Lucy gefiel der junge Mann. Allerdings war Hope kein Mormone. Nun, die beiden wollten heiraten. Auch John Ferrier war damit einverstanden. Denn obwohl er sich der Religionsgemeinschaft angeschlossen hatte, wünschte er sich ein anderes Leben für seine Tochter. Hope wiederum war noch nicht vermögend genug, um Lucy etwas bieten zu können. Daher wollte er vor der Heirat sein Glück in einer Mine suchen und sich so ein Vermögen machen. 3 Monate würden sie voneinander getrennt sein. Dann, so seine Absicht, käme er zurück und würde sie heiraten. Als Jefferson Hope abreiste, ahnte er noch nicht, dass nicht alle mit den Heiratsabsichten des Pärchens einverstanden sein würden. John Ferrier war der Erste, der das schon bald erfahren musste. Bruder Ferrier, die wahren Gläubigen waren gute Freunde für dich. Wir haben dich aufgelesen, als du in der Wüste verhungertest. Wir haben unsere Nahrung mit dir geteilt. Wir haben dich sicher ins Tal der Auserwählten geführt. Wir haben dir einen guten Teil des Landes gegeben und dir erlaubt, unter unserem Schutz reich zu werden. Ist das nicht so? So ist es. Als Gegenleistung für all das stellten wir nur eine einzige Bedingung. Dass du und deine Tochter den wahren Glauben annehmt und euch in jeder Hinsicht an unsere Gepflogenheiten haltet. Das hast du versprochen. Ja. Aber wie ich höre, habt ihr dagegen verstoßen. Inwiefern? Wo sind deine Frauen? Ruft sie herein, damit ich sie begrüßen kann. Es stimmt, dass ich nicht geheiratet habe, Bruder Yang. Ja, ja. Aber es gab nur wenige Frauen. Dafür aber umso mehr Männer, die bessere Ansprüche hatten als ich. Also doch. Ich war kein einsamer Mann. Ich hatte meine Tochter, um die ich mich kümmerte. Dann will ich mit dir über deine Tochter sprechen. Sie ist zur Blüte Jutas herangewachsen und hat in den Augen vieler hoher Persönlichkeiten des Landes Gunst gefunden. Mhm. Es gibt Geschichten über sie, die ich nicht glauben möchte. Geschichten, die besagen, dass sie mit einem Nicht-Mormonen liiert ist. Das müssen Gerüchte sein, die von unbedarften Zeitgenossen verbreitet werden. Wie lautet die 13. Regel im Kodex des heiligen Joseph Smith? Jede Jungfrau des wahren Glaubens soll einen der Auserwählten heiraten. Doch wenn sie einen Heiden ehelicht, begeht sie eine schwere Sünde. Da dies so ist, ist es unmöglich, dass du, der das heilige Glaubensbekenntnis abgelegt hat, dergleichen zulässt. Du antwortest nicht? Nun, in diesem einen Punkt wird dein ganzer Glaube auf die Probe gestellt werden. So hat es der Heilige Rat der Vier beschlossen. Das Mädchen ist jung. Wir wollen nicht warten, bis sie graue Haare bekommt. Aber wir wollen ihr auch nicht jede Wahl nehmen. Wir Ältesten haben bereits viele Nachkommen. Aber auch für unsere Kinder muss gesorgt werden. Stangerson hat einen Sohn und Drebber auch. Jeder von ihnen würde eure Tochter gerne in seinem Haus willkommen heißen. Lass sie zwischen ihnen wählen. Sie sind im besten Heiratsalter, reich und haben den wahren Glauben. Was sagst du dazu? Gebt uns ein wenig Zeit. Meine Tochter ist noch viel zu jung. Sie ist kaum in dem Alter, um jetzt schon zu heiraten. Sie soll einen Monat Zeit haben, sich zu entscheiden. Nach Ablauf dieser Zeit wird sie ihre Antwort geben. Es wäre besser für dich und Lucy, John Ferrier. Hope Stangerson und Trevor. Sie alle buhlten um die Gunst derselben Frau. Langsam ahne ich, worauf das alles hinausläuft. Ich fürchte nur, die Geschichte wird kein gutes Ende für Lucy nehmen. Diese Befürchtung hege ich auch. Aber bitte, Holmes, fahren Sie fort. Gern. Einen Tag nach der Unterredung mit Yang fuhr Ferrier in die Stadt und telegrafierte Hope. Aber als er nach Hause kam, warteten schon zwei ungeduldige junge Männer im Haus, die Söhne Drebbers und Stangersons. Sie wollten keinen Monat mehr warten. Es kam zu einem Wortgefecht und Androhungen von Gewalt. Drebber und Stangerson suchten das Weite. Aber sie schworen, dass das Konsequenzen nach sich ziehen würde und behaupteten, Ferrier hätte gegen die Gebote verstoßen. Fanatiker. Alles Fanatiker. Und scheinheilige Moralisten. Wie meinen Sie das, Doktor? Mormonische Männer dürfen mehrere Ehefrauen haben, Inspektor. Was? Viel weiberer auch noch. Das wird ja immer besser. Und was ist weiter passiert, Holmes? Weitere Besuche musste Ferrier nicht erdulden. Wenngleich die verbleibenden 30 Tage reiner seelischer Terror waren und sein Haus unter Beobachtung stand. Von Hope fehlte weiterhin jede Spur und die Frist lief ab. Erst in der letzten Nacht vor Ablauf des Monats kehrte Hope zurück und musste sich regelrecht in Ferriers Haus stehlen, da dieses von allen Seiten bewacht wurde. Wie geht es, Lucy? Sie ist in Sorge, wenngleich ich die wahren Gefahren vor ihr verborgen habe. Wir müssen aus Utah fliehen. Was genau sollen wir tun? Morgen ist der letzte Tag. Und wenn wir heute Nacht nicht handeln, ist alles verloren. Ich habe ein Maultier und zwei Pferde, die am Eagle Ravine warten. Wie viel Geld habt ihr? $2,000 in Gold und 5 in Scheinen. Das wird genügen. Ich habe noch einmal so viel. Wir müssen durch das Gebirge nach Carson City reiten. Am besten wecken Sie Lucy nun auf. Der vordere und der hintere Eingang werden bewacht. Wir müssen durch das Seitenfenster raus. Schaffst du das, Lucy? Wer meinen Mustang reiten kann, schafft alles. Gut. Dann los. Was geschieht, wenn sie uns entdecken? Dann werde ich meinen Revolver sprechen lassen. Los jetzt! Ihre Flucht gelang. So. Mit viel List und Tücke, in der sich Hope sogar den Tricks seiner Verfolger bediente, wurde ihr Abstand immer größer. Bald hatten sie das Einflussgebiet der Mormonen verlassen. Doch trotz aller Erfolge machten sie nur wenig Pause. Erst als ihnen die Vorräte ausgingen und Hope allein auf die Jagd gehen musste, wurde ein Feuer gemacht. Seit ihrer gesamten Flucht ließ Hope Lucy und ihren Vater zu diesem Zeitpunkt zum ersten Mal alleine. Nun, mir schwant nichts Gutes. Als Hope zurückkam, fand er nur noch eine erloschene Feuerstelle und ein Grab vor. Ein Grab? Das von John Ferrier. Von Lucy jedoch fehlte jede Spur. Die Mormonen hatten sie gefunden und mitgenommen. Grundgütiger. Hope hatte verloren. Aber statt in Lethargie zu verfallen, gab er sich einem anderen Gefühl hin, der Rachsucht. Dadurch angetrieben, machte er sich zu Fuß auf den beschwerlichen Rückweg. Bald erfuhr er, dass Stangerson Ferrier erschossen hatte und Lucy gegen ihren Willen mit Drebber verheiratet worden war. Doch die Ehe war nur von kurzer Dauer und Lucy starb bereits einen Monat später, da sie vor Gram kaum mehr Nahrung zu sich genommen hatte. Die Ärmste. Drebber trauerte nicht sehr, war er doch in erster Linie an ihrem Reichtum interessiert gewesen. Und solche Leute behaupten, gläubig zu sein. Lucys Leichnam wurde über Nacht aufgebahrt. Dies nutzte Hope, um sich ins Haus zu schleichen und ihr den Ehering vom Finger zu nehmen, denn er wollte nicht, dass sie damit begraben wurde. Anschließend verschwand er für Monate unauffindbar in den Bergen. Aber wie hat sich nun alles hier nach London verlagert? Hope unternahm einige vergebliche Anschläge auf Drebber und Stangerson. Doch das Glück war stets auf der Seite seiner Feinde. Bald merkte er, dass er so nicht länger leben konnte und sein Versteck in den Bergen seinen Tod bedeuten würde. Aha. Dann aber konnte er seine Rache nicht mehr erfüllen. Ja, weiter, Holmes, weiter! Er musste wieder einem geregelten Leben nachgehen. 5 Jahre vergingen so, bis Hope eine Nachricht erreichte. Die Mormonen hatten sich im Streit gespalten. Aha. Drebber und Stangerson waren nach Cleveland, Ohio gegangen und keine Gläubigen mehr. Sofort machte sich Hope auf den Weg und stellte ihnen erneut nach. Ach. Doch wieder war das Glück nicht auf seiner Seite. Er wurde erkannt, angeschwärzt und verhaftet. Als er wieder freikam, erfuhr er, dass der mittlerweile verarmte Stangerson als Drebbers Diener arbeitete und dass die beiden nach Europa abgereist waren. Ah, und hier nahm dann alles sein Ende. Nicht sofort, denn Hope musste die beiden erst noch durch halb Europa verfolgen. Aber hier in England würde er schließlich seine Rache bekommen. Ich weiß zwar nicht, wie Sie das alles erfahren haben, Mr. Holmes, aber so ist es gewesen. Wenn Sie mir die Beine lockern, gehe ich zu Fuß hinunter. Ich bin nicht mehr so leicht zu heben, wie es früher der Fall war. Das halte ich für keine gute Idee, Holmes. Zur Kenntnis genommen, Inspektor. Aber ich nehme Mr. Hope beim Wort. Kommen Sie. So. Wenn es eine freie Stelle für einen Polizeichef gibt, dann sind Sie der richtige Mann dafür. Die Art und Weise, wie Sie mir auf den Fersen waren, hätte mir eine Warnung sein sollen. Danke, Mr. Hope. Bevor wir Sie dem Richter überführen, Mr. Hope, möchten Sie noch etwas sagen? Allerdings, das will ich. Ich rechnete jeden Augenblick mit einem Fluchtversuch. Doch Mr. Hope hielt sein Wort. Nichts schien ihm plötzlich mehr ferner zu liegen, als sich jetzt noch mit Gewalt oder Geschick aus dem Staub zu machen. Im Gegenteil. Denn Gregsons Nachfrage offenbarte eine Geschichte, mit der niemand von uns gerechnet hatte. Ich möchte ein vollumfängliches Geständnis ablegen. sparen Sie sich das besser für die Verhandlung. Es wird zu keiner Verhandlung kommen, Gentlemen. Was? Na, jetzt schauen Sie nicht so alarmiert. Ich denke nicht an Flucht oder Suizid. Sondern? Sie sind Arzt, nicht wahr? Ja, so ist es. Dann tasten Sie mal hier an meinen Brustkorb. Ja. Oh. Mhm. Sie haben ein Aortenaneurysma. Ja. So ist es. Eines, das jeden Augenblick reißen kann. Ich habe es mir durch Überbeanspruchung und Unterernährung in den Bergen des Salzsees zugezogen. Soll das heißen, der Mann könnte jeden Augenblick sterben, Doktor? Ja, ohne jeden Zweifel. Das erklärt auch sein rotes Gesicht. Sehen Sie. Oh Gott. Ich sollte lieber sofort sprechen. Zumal ich nicht als gewöhnlicher Halsabschneider in Erinnerung bleiben möchte. In diesem Fall ist es eindeutig unsere Pflicht und im Interesse der Gerechtigkeit seine Aussage aufzunehmen. In Ordnung. Mit Ihrer Erlaubnis werde ich mich widersetzen. Natürlich. Nun, Mr. Hope, bitte beginnen Sie. Nun, es ist nicht wichtig, warum ich diese Männer hasse. Es reicht, dass sie sich des Todes zweier Menschen schuldig gemacht haben. Eines Vaters und seiner Tochter. Und dass sie deshalb ihr eigenes Leben verwirkt haben. Nach der Zeit, die seit dem Verbrechen verstrichen ist, war es mir unmöglich, eine Verurteilung vor einem Gericht zu erwirken. Ich wusste jedoch um ihre Schuld und beschloss, Richter, Geschworener und Henker in einer Person zu sein. Wenn Sie an meiner Stelle gewesen wären, hätten Sie dasselbe getan. Weiter. Lucy hätte mich vor 20 Jahren heiraten sollen. Sie wurde gezwungen, Drebber zu heiraten. Und es brach ihr das Herz. Ich nahm den Ehering von ihrem toten Finger und schwor, dass seine sterbenden Augen auf eben diesem Ring ruhen sollten. Und dass seine letzten Gedanken dem Verbrechen gelten sollten, für das er durch mich bestraft wurde. Ja, das wissen wir bereits. Als ich nach London kam, war ich beinahe mittellos. Die Verfolgung der beiden Mörder hatte mich alles gekostet. Ja. Ich nahm eine Stelle als Kutschfahrer an und kam dem Aufenthaltsort der beiden bald auf die Spur. Sie wohnten in einer Pension in Camberwell. Auf der anderen Seite des Flusses. Aha. Als ich sie fand, wusste ich, dass ich sie so gut wie in meiner Gewalt hatte. Und zur Tarnung haben Sie sich diesen Bart wachsen lassen. So ist es, Mr. Holmes. Die beiden waren allerdings sehr gerissen. So? Sie müssen befürchtet haben, dass sie verfolgt werden könnten. Denn sie gingen nie allein aus. Auch nicht nach Einbruch der Dunkelheit. 2 Wochen heftete ich mich an ihre Fersen, bis sie eines Tages sehen mussten, wie sie Gepäck in eine Droschke luden und zum Euston Bahnhof abfuhren. Richtig. Doch da fuhr ich, dass sie den Zug nach Liverpool verpasst hatten und noch eine Nacht bleiben mussten. Stangerson war nicht erfreut, aber Drebber schien es nichts auszumachen und gab an, ohnehin noch etwas vorzuhaben. Was folgte, war die Geschichte mit Alice Carpentier und ihrem Bruder, nehme ich an. Ja, Mr. Holmes. Die beiden trennten sich. Stangerson ging in ein privates Hotel. Drebber wollte sich mit ihm am nächsten Morgen wieder auf dem Bahnsteig treffen. Nun, da sie jeder für sich waren, war meine Zeit der Rache gekommen. Clever. Aber ging die Straße hinunter und suchte einen oder zwei Schnapsläden auf. Im letzten blieb er fast eine halbe Stunde. Als er wieder herauskam, war er offensichtlich gut drauf. Direkt vor mir fuhr eine Droschke und er rief sie an. Ich folgte ihm, bis wir uns zu meinem Erstaunen wieder in der Terrace befanden, dort, wo er zuletzt gewohnt hatte. Bei Madame Carpentier. Ja, er ging rein. Und ich wartete ungefähr eine Viertelstunde. Bis die Tür aufgeschlossen wurde und vom jungen Mr. Carpentier prügelnd aus dem Haus geworfen wurde. Ganz recht. Schwankend bestieg Trevor meine Droschke und befahl mir, ihn zum Hotel zu bringen, in dem Stangerson abgestiegen war. Was für ein Glücksfall für Sie. Ich konnte es selbst kaum fassen, Mr. Holmes. Was geschah als nächstes? Ich überlegte schon, wie ich es am besten anstellen sollte, als er verlangte, zum nächsten Gin-Palast gebracht zu werden. Das tat ich. Aha. Er ging hinein und befahl, dass ich auf ihn warten solle. Als er wieder rauskam, war er ziemlich fertig und ich wusste, dass ich von jetzt an leichtes Spiel hatte. Also fuhr ich ihn zum Haus in der Brixton Road. Es gab dort keine Einbruchsspuren. Woher kannten Sie das Haus und hatten einen Schlüssel? Das ist eine lange Geschichte, Mr. Holmes. Sie spielt keine nennenswerte Rolle. Sagen wir einfach, dass ich mir ein paar Tage zuvor durch einen glücklichen Zufall einen Nachschlüssel anfertigen lassen konnte. Ich fuhr Drebber also zum besagten Haus. Komm, Drebber! Aufwachen! Wir sind da! Kommen Sie! In Ordnung. Oh, es ist höllisch dunkel. Wir werden bald Licht haben. Nun, Trevor, sieh in mein Gesicht. Ja. Wer bin ich? Aber das ist unmöglich. Du Hund! Ich habe dich von Salt Lake City bis St. Petersburg gejagt. Und du bist mir immer entkommen. Jetzt hat deine Wanderschaft endlich ein Ende. Denn entweder du oder ich werden den morgigen Sonnenaufgang nicht erleben. Sie sind ja im Blutrausch. Der rote Wahnsinn tropft ihn schon aus der Nase. Das muss dich nicht kümmern, Mörder. Dieses Blut ist mir eine Erleichterung. Erinnerst du dich an Lucy Ferrer? Deine Strafe hat lange auf sich warten lassen. Aber jetzt hat sie dich endlich eingeholt. Sie wollen mich umbringen? Es gibt keinen Mord. Wer redet davon, einen tollwütigen Hund zu ermorden? Welches Erbarmen hattest du mit meinem armen Liebling, als du sie von ihrem geschlachteten Vater wegzerrtest und in deinen verfluchten und schamlosen Haaren verschlepptest? Ich war es nicht, der ihren Vater getötet hat. Aber du warst es, der ihr unschuldiges Herz gebrochen hat. Was soll das? Möge Gott zwischen uns richten. Wähle eine Pille aus der Dose, Chris. In einer steckt der Tod, in der anderen das Leben. Ich werde nehmen, was du übrig lässt. Lass uns sehen, ob es auf der Erde Gerechtigkeit gibt oder ob wir vom Zufall regiert werden. Und wage es ja nicht, dich drücken zu wollen, sonst schneide ich dir augenblicklich den Hals durch. Schon gut, ich nehme eine. Und nun ich. Dann warten wir. Wann wissen wir, wer? Genau jetzt, du elender Mörder. Mein ist die Rache! Woher hatten Sie das Gift, Mr. Hope? Wissen Sie, Doktor, unter den vielen Posten, die ich während meines ruhelosen Lebens in Amerika bekleidet habe, war ich einmal Hausmeister und Feger im Labor des York College. Eines Tages hielt der Professor eine Vorlesung über Gifte und zeigte seinen Studenten ein Alkaloid, wie er es nannte, das er aus einem südamerikanischen Pfeilgift extrahiert hatte. Und das so stark war, dass der kleinste Tropfen den sofortigen Tod bedeutete. Ich bemächtigte mich dieser Flasche, als alle weg waren. Ihr entnahm ich ein wenig des Präparats und verarbeitete es zu kleinen, löslichen Pillen. Jede Pille legte ich in eine Schachtel mit einer ähnlichen Pille, die ohne das Gift hergestellt worden war. Von diesem Tag an hatte ich meine Pillendosen immer bei mir. Und nun war die Zeit gekommen, sie zu benutzen. Dann war dies alles von langer Hand geplant? Von sehr langer Hand, Doktor. Also schön. Jetzt wissen wir, wie Trevor zu Tode gekommen ist. Der Tod Stangersons ist auch kein Geheimnis mehr. Mr. Hope, im Namen der Krone, Sie sind verhaftet. Wir waren alle aufgefordert worden, am folgenden Donnerstag vor dem Gericht zu erscheinen. Ein hoher Richter hatte die Sache in die Hand genommen und Jefferson Hope sollte vor ein Tribunal geladen werden, wo ihm strenge Gerechtigkeit widerfahren sollte. Aber noch in der Nacht nach seiner Gefangennahme platzte das Aneurysma und am Morgen fand man ihn ausgestreckt auf dem Boden seiner Zelle liegen. Auf seinem Gesicht lag ein ruhiges Lächeln, so als ob er in seinen letzten Augenblicken auf ein nützliches Leben und eine gute Arbeit hätte zurückblicken können. Gregson und Lestrade werden mit seinem Tod zufrieden sein. Meinen Sie nicht auch, Doktor? Nun, viel haben sie nicht gerade zu seiner Gefangennahme beigetragen. Was man in dieser Welt tut, ist nicht von Belang. Die Frage ist nur, was man den Leuten weismachen kann. Ja, das stimmt. Dennoch, um nichts in der Welt hätte ich diese Geschichte verpassen wollen. Soweit ich mich erinnere, hat es keinen besseren Fall gegeben. So einfach er auch war, er enthielt doch einige sehr aufschlussreiche Punkte. Einfach? Sagten Sie gerade einfach? Nun, anders kann ich es wirklich kaum nennen. Der Beweis für die Einfachheit ist, dass man ohne jede Hilfe, außer ein paar ganz gewöhnlichen Schlussfolgerungen, den Täter innerhalb von 3 Tagen fassen konnte. Nun ja, das ist wohl wahr. Wissen Sie, Watson, die meisten Menschen werden, wenn man ihnen eine Reihe von Ereignissen beschreibt, sagen, was das Ergebnis wäre. Sie können diese Ereignisse gedanklich zusammenfügen und daraus schließen, dass etwas eintreten wird. Es gibt jedoch nur wenige Menschen, die, wenn man ihnen ein Ergebnis sagt, in der Lage sind, die Schritte zu erarbeiten, die zu diesem Ergebnis geführt haben. Diese Fähigkeit ist es, die ich meine, wenn ich von Rückwärtsdenken oder analytischem Denken spreche. Verstehe. Nun, dies war ein Fall, in dem Sie das Ergebnis erhalten haben und alles andere selbst herausfinden mussten. Um mit dem Anfang zu beginnen, ich habe mich dem Haus, wie Sie wissen, zu Fuß genähert. Und mein Geist war völlig frei von allen Eindrücken. Ja. Ich begann natürlich damit, die Fahrbahn zu untersuchen. Und dort sah ich, wie ich Ihnen bereits erklärt habe, deutlich die Spuren einer Kutsche, die, wie ich durch Nachfragen feststellte, in der Nacht dort gewesen sein muss. Anhand der schmalen Spurweite der Räder konnte ich mich davon überzeugen, dass es sich um eine öffentliche Kutsche gehandelt haben musste. Aha. Dann ging ich langsam den Gartenweg hinunter, der zufällig aus einem Lehmboden bestand, der sich besonders gut für Abdrücke eignete. Es gibt keinen Zweig der Detektivwissenschaft, der so wichtig ist und der so vernachlässigt wird wie die Kunst des Lesens von Fußspuren. Ich sah die schweren Abdrücke der Polizisten, aber ich sah auch die Spur der beiden Männer, die zuerst durch den Garten gegangen waren. Es war leicht zu erkennen, dass sie vor den anderen da gewesen waren, weil andere Schuhe über sie hinweggeschritten waren. Auf diese Weise entstand meine zweite Verbindung, die mir sagte, dass es sich bei den nächtlichen Besuchern um 2 Personen handelte, von denen die eine durch ihre Körpergröße auffiel. Wie sie aus der Länge ihres Schrittes schätzten. Und die andere, nach dem kleinen und eleganten Abdruck ihrer Stiefel zu urteilen, modisch gekleidet war. Hope und Trevor. Der eine arm, der andere reich. Unglaublich, wie Sie das schon aus den Fußspuren schlussfolgern konnten. So ist es. Als ich das Haus betrat, bestätigte sich diese letzte Vermutung. Mein gut gestiefelter Mann lag vor mir. Der Große hatte also den Mord begangen, wenn es denn einen Mord gab. Der Tote wies keine Wunde auf, aber der aufgewühlte Gesichtsausdruck versicherte mir, dass er sein Schicksal vorausgesehen hatte, bevor es ihn ereilte. Nachdem ich an den Lippen des Toten geschnüffelt hatte, nahm ich einen leicht säuerlichen Geruch wahr und kam zu dem Schluss, dass man ihm Gift eingeflößt hatte. Der Hass und die Angst auf seinem Gesicht ließen mich schließen, dass es ihm aufgezwungen worden war. Faszinierend. Aber nun stellte sich mir die große Frage nach dem Motiv. Ein Raubüberfall war es nicht, denn es wurde nichts gestohlen. War es also Politik oder war es eine Frau? Ich neigte von Anfang an zur letzteren Vermutung. Politische Attentäter sind nur zu gerne bereit, ihr Werk zu tun und zu verschwinden. Dieser Mord war im Gegenteil sehr bewusst begangen worden. Und der Täter hatte überall im Zimmer seine Spuren hinterlassen. Sie zeigten, dass er die ganze Zeit dort gewesen war. Es musste sich um ein privates Unrecht handeln und nicht um ein politisches, das eine solche methodische Rache erforderte. Als die Inschrift an der Wand entdeckt wurde, war ich mehr denn je von meiner Meinung überzeugt. Die Schrift war zu offensichtlich ein Bluff. Als der Ring jedoch gefunden wurde, war die Frage geklärt. Allem Anschein nach hatte der Mörder ihn benutzt, um sein Opfer an eine tote oder abwesende Frau zu erinnern. An diesem Punkt fragte ich Gregson, ob er sich in seinem Telegramm an Cleveland nach einem bestimmten Punkt in Mr. Drabbers früherem Werdegang erkundigt habe. Ich erinnere mich. Er verneinte dies. So war es. Ich untersuchte daraufhin das Zimmer genau. Dabei wurde meine Meinung über die Größe des Mörders bestätigt. Zudem fand ich Hinweise auf die Trichinopoli-Zigarre und die Länge seiner Nägel. Da es keine Anzeichen eines Kampfes gab, war ich bereits zu dem Schluss gekommen, dass das Blut, das den Boden bedeckte, in der Aufregung aus der Nase des Mörders geflossen war. Ich konnte erkennen, dass die Blutspur mit der Spur seiner Füße übereinstimmte. Ach. Ja, und so wagte ich die Vermutung, dass es sich bei dem Verbrecher wahrscheinlich um einen robusten Mann mit hochrotem Gesicht handelte. Die Ereignisse bewiesen, dass ich richtig geurteilt hatte. Das ist alles unfassbar, Holmes. Und als Sie das Haus verließen, telegrafierten Sie selbst mit Cleveland, richtig? Richtig. Ich tat, was Gregson versäumt hatte. Ich telegrafierte an den Polizeichef von Cleveland und fragte nach Enoch Drabbers Vorleben. Die ausführliche Antwort war schlüssig. Ich erfuhr, dass Drabber bereits den Schutz des Gesetzes gegen einen alten Rivalen namens Jefferson Hope beantragt hatte und dass sich Hope gegenwärtig in Europa aufhielt. Ich wusste nun, dass ich den Hinweis auf das Geheimnis in der Hand hatte und alles, was mir blieb, war, den Mörder zu finden. Alles, was Ihnen blieb? Als wenn das so einfach gewesen wäre. Nun ja. Ich war mir bereits sicher, dass der Mann, der mit Drabber das Haus betreten hatte, kein anderer war als der Mann, der die Kutsche gefahren hatte. Jefferson Hope musste daher unter den Fahrern Londons zu finden sein. Und wenn er einer gewesen war, gab es keinen Grund anzunehmen, dass er aufgehört hatte, einer zu sein. Ich organisierte also meine Baker Street Spezialeinheit und schickte sie systematisch zu jedem Taxibesitzer in London, bis sie den gesuchten Mann ausfindig machten. Wie gut Ihnen das gelungen ist, haben Sie ja selbst festgestellt. In der Tat, Holmes. Der Mord an Stangerson war ein Vorfall, mit dem ich allerdings nicht gerechnet hatte, der aber kaum zu verhindern gewesen wäre. Durch ihn kam ich, wie Sie wissen, in den Besitz der Pillen, deren Existenz ich bereits geahnt hatte. Sie sehen, das Ganze ist eine Kette von logischen Abläufen ohne einen Bruch oder Fehler. Das ist unglaublich. Einfach fantastisch, Holmes. Ihre Verdienste sollten öffentlich anerkannt werden. Sie sollten einen Bericht über diesen Fall veröffentlichen. Wenn Sie das nicht wollen, werde ich es für Sie tun. Sie können tun, was Sie wollen, Herr Doktor. Insbesondere deswegen. Sehen Sie sich das an. Die Öffentlichkeit hat durch den plötzlichen Tod des Mannes Hope, der des Mordes an Mr. Enoch Drabber und Mr. Joseph Stangerson verdächtigt wurde, ein sensationelles Ereignis verloren. Die Hintergründe des Falles werden wohl nie vollständig bekannt werden, obwohl wir aus zuverlässiger Quelle erfahren haben, dass das Verbrechen das Ergebnis einer alten und romantischen Fehde war, bei der Liebe und Mormonentum eine Rolle spielten. Es scheint, dass beide Opfer in jungen Jahren derselben Glaubensgemeinschaft angehörten und Hope der verstorbene Gefangene aus Salt Lake City stammte. Wenn der Fall schon keine andere Wirkung hat, so zeigt er doch zumindest auf eindrucksvolle Weise die Effizienz unserer Kriminalpolizei und wird allen Ausländern als Lehre dienen, dass sie klugerweise ihre Fäden zu Hause regeln und nicht auf britischen Boden tragen sollten. Oh, brillant. Es ist ein offenes Geheimnis, dass das Verdienst an dieser geschickten Ergreifung ausschließlich den bekannten Scotland Yard-Beamten Lestrade und Gregson zukommt. Oh je. Ich sag's ja. Der Mann wurde, wie es scheint, in den Räumen eines gewissen Mr. Sherlock Holmes gefasst, der selbst als Amateur ein gewisses detektivisches Talent bewiesen hat. Und der mit solchen Ausbildern hoffen darf, mit der Zeit einen gewissen Grad ihrer Fähigkeiten zu erreichen. Es wird erwartet, dass den beiden Offizieren als angemessene Anerkennung für ihre Dienste eine Art Ehrenpreis überreicht wird. Also, das ist doch... Habe ich Ihnen das nicht gesagt, als wir anfingen? Das ist also das Ergebnis unserer Studie in Scharlachrot. Na ja... Macht nichts. Ich habe alle Fakten hier in meinem Tagebuch und die Öffentlichkeit wird sie erfahren. In der Zwischenzeit müssen Sie sich mit dem Bewusstsein des Erfolges zufrieden geben, Holmes. Wie sagt schon ein altes römisches Sprichwort? Ich ahne, was Sie meinen, Doktor. Populus me sibilat, ad mihi plaudo ipse domi simul ac numus contempla in arca. Öffentlichkeit raunt mir zu, aber ich freue mich, wenn ich in meinem eigenen Haus die Münzen in meinem Tresor betrachte. So ist es. Noch einen Sherry? Ja, kann nicht schaden. Bitte. So, zum Wohl. Zum Wohl. Auf diesen Fall.